Hunger von Knut Hamsun. Erzähler Oskar Werner. Es war in jener Zeit, als ich in Christiania umherging und hungerte, in dieser seltsamen Stadt, die keiner verlässt, ehe er von ihr gezeichnet worden ist. Ich lag wach in meiner Dachstube und hörte eine Uhr unter mir 6-mal schlagen. Es war schon ziemlich hell und die Menschen fingen an, die Treppen auf und nieder zu steigen. Unten bei der Tür, wo mein Zimmer mit alten Nummern des Morgenblattes tapeziert war, konnte ich ganz deutlich die fette, geschwollene Anzeige vom frisch gebackenen Brot des Bäckers Fabian Olsen lesen. So wie ich die Augen aufschlug, begann ich aus alter Gewohnheit nachzudenken. Ob ich heute etwas hätte, worauf ich mich freuen könnte? In der letzten Zeit war es mir ziemlich schlecht ergangen. Eins nach dem anderen meiner Besitztümer hatte ich zum Pfandleiher bringen müssen. Ich war nervös und unduldsam geworden. Ein paar Mal musste ich auch wegen Schwindels einen Tag lang im Bett bleiben. Hier und da, wenn das Glück mir günstig war, hatte ich 5 Kronen für ein Feuilleton von irgendeiner Zeitung ergattern können. Ich legte mich mit den Ellbogen ins offene Fenster und starrte in die Luft hinaus. Der Herbst war gekommen. Die feine, kühle Jahreszeit, in der alles die Farbe wechselt und vergeht. Der Lärm in den Straßen hatte schon begonnen und lockte mich ins Freie. Dieses leere Zimmer, dessen Boden bei jedem Schritt auf und nieder schwankte, war wie ein feuchter, unheimlicher Sarg. Ich erhob mich und suchte in einem Bündel in der Ecke, ob noch etwas zum Frühstück darin wäre, fand aber nichts und kehrte wieder zum Fenster zurück. Wie gleichförmig und regelmäßig war es die ganze Zeit mit mir abwärts gegangen. Ich stand zuletzt so sonderbar entblößt von allem Möglichen da. Ich hatte nicht einmal mehr einen Kamm, hatte kein Buch mehr, um darin zu lesen. Den ganzen Sommer über war ich auf die Kirchhöfe hinausgegangen oder hinauf in den Schlosspark, wo ich mich dann hinsetzte und Artikel für Zeitungen verfasste, Spalte auf Spalte, über die verschiedensten Dinge, seltsame Erfindungen, Launen, Einfälle meines unruhigen Gehirns. Ich ließ mich selten von dem Nein des Redakteurs niederschlagen. Ich sagte ständig zu mir selbst, dass es doch einmal glücken müsse. Und wirklich, zuweilen, wenn ich das Glück auf meiner Seite hatte, konnte ich 5 Kronen für die Arbeit eines Nachmittags bekommen. Ich trat wieder vom Fenster weg, ging zu dem Stuhl, auf dem die Waschschüssel stand, und sprengte ein bisschen Wasser auf meine blanken Hosenknie, um sie zu schwärzen und sie ein wenig neuer aussehen zu machen. Als ich das getan hatte, steckte ich wie gewöhnlich Papier und Bleistift in die Tasche und ging aus. Um nicht die Aufmerksamkeit meiner Wirtin zu erwecken, glitt ich sehr leise die Treppe hinunter. Es waren schon ein paar Tage vergangen, seit meine Miete fällig gewesen, und ich besaß nun nichts mehr, sie zu bezahlen. Es war 9 Uhr. Wagengerassel und Stimmen erfüllten die Luft. Ich ging durch die Straßen, beobachtete die Menschen, die mir begegneten, empfing den Eindruck eines Blickes, ließ jede Bagatelle in mich eindringen. Wenn man nur ein wenig zu essen bei sich hätte an einem so hellen Tag. Bei einem Metzgerladen stand eine Frau mit einem Korb am Arm und spekulierte auf Würste zu Mittag. Als ich an ihr vorbeiging, sah sie mich an. Sie hatte nur einen Zahn und der saß ganz vorne. Nervös und leicht empfänglich, wie ich in den letzten Tagen geworden war, machte das Gesicht der Frau sofort einen widerlichen Eindruck auf mich. Der lange gelbe Zahn sah aus wie ein kleiner Finger, der aus dem Kiefer ragte. Und ihr Blick war noch voll Wurst. Ich verlor mit einem Mal den Appetit und fühlte ein Würgen. Ich ging weiter durch die Straßen, trieb mich umher, ohne mich um irgendetwas zu kümmern. Blieb grundlos an einer Ecke stehen bog ab und ging in eine Seitenstraße, ohne dort etwas zu tun zu haben. Ich ließ mich durch den Morgen dahintreiben. 10 Minuten lang hatte ich nun beständig einen alten, hinkenden Mann vor mir gehabt. Er sah wie ein großes, humpelndes Insekt aus. In der Hand trug er ein Bündel und ging mit seinem ganzen Körper, um schnell vorwärts zu kommen. Ich hörte, wie er vor Anstrengung schnaufte, und es fiel mir ein, dass ich ihm sein Bündel tragen könnte, aber ich gehe weiter und sehe auf dieses verquälte Wesen und werde immer mehr mit Erbitterung erfüllt. Ich fühlte, wie es nach und nach meine Stimmung zerstörte und den reinen, schönen Morgen mit sich in Hässlichkeit hinunterzog. Und ich wandte mich einem Schaufenster zu, blieb stehen, um ihm Gelegenheit zu geben, fortzukommen. Als ich nach Verlauf einiger Minuten wieder zu gehen anfing, war der Mann wieder vor mir. Auch er war wie angenagelt stillgestanden. Ich machte, ohne mich zu bedenken, 3, 4 rasende Schritte vorwärts, holte ihn ein und schlug ihm auf die Schulter. Wir starrten einander ins Gesicht. »Einen kleinen Schilling für Milch«, sagte er endlich und legte den Kopf auf die Seite. Nun war ich schön hereingefallen. Ich suchte in den Taschen und sagte, »Für Milch, ja, es sieht schlecht aus mit Geld in diesen Zeiten. Und ich weiß nicht, wie bedürftig sie sind.« »Ich habe seit gestern nichts gegessen«, sagte der Mann. »Ich besitze nicht einen Öhr und habe noch keine Arbeit bekommen. Sind Sie Handwerker?« »Ja, Nadler.« »Was?« »Nadler. Übrigens kann ich auch Schuhe machen.« »Das ändert die Sache«, sagte ich. »Warten Sie hier ein paar Minuten. Ich werde etwas Geld für Sie holen.« In größter Eile ging ich den Pilestrade hinunter, wo ich einen Pfandleiher am ersten Stock wusste. Als ich ins Tor hineingekommen war, zog ich eiligst meine Weste aus, rollte sie zusammen und steckte sie unter den Arm. Darauf ging ich die Treppe hinauf und klopfte an die Bude. Ich verbeugte mich und warf die Weste auf den Ladentisch. 1,5 Kronen, sagte der Pfandleiher. »Ja, ja, danke«, antwortete ich. »Verhielt es sich nicht so, dass sie mir zu knapp wird, würde ich mich nicht von ihr trennen.« Ich bekam das Geld und den Schein und begab mich zurück. Es war das im Grunde ein ausgezeichneter Einfall, das mit der Weste. Ich würde sogar Geld zu einem reichlichen Frühstück übrig behalten. Und bis zum Abend könnte dann mein Artikel fertig sein. Ich begann mit einmal das Dasein freundlicher zu finden und eilte zu dem Mann zurück, um ihn loszuwerden. »Hier, bitte«, sagte ich zu ihm. »Es freut mich, dass Sie sich zuerst an mich gewandt haben.« Der Mann nahm das Geld und begann mich mit den Augen zu mustern. Ich hatte den Eindruck, dass er besonders meine Hosenknie untersuchte. Unverschämtheit! Glaubte der, ich sei wirklich so arm, wie ich aussah? Was ging es Ihnen, einen wildfremden Menschen, an, ob ich an einem so hellen Tag ein Trinkgeld fortgab? Der Blick des Mannes ärgerte mich, und ich beschloss, ihm eine Zurechtweisung zu geben. »Mein guter Mann, Sie haben die hässliche Gewohnheit, einem auf die Knie zu klotzen, wenn man Ihnen eine Krone gibt.« Hinter seiner Bettlerstirne arbeitete es. Er dachte ganz gewiss, dass ich ihn narren wollte. Und er reichte mir das Geld zurück. Ich stampfte auf das Pflaster und fluchte, er müsse es behalten. Bildete er sich ein, dass ich alle diese Beschwerlichkeiten für nichts gehabt haben wollte? Alles in allem genommen schulde ich ihm vielleicht diese Krone. Ich wäre so beschaffen, dass ich mich einer alten Schuld erinnerte. Er stünde vor einem rechtschaffenen Menschen, ehrlich bis in die Fingerspitzen. Kurz gesagt, das Geld wäre sein. Oh, nichts dafür zu danken. Es war mir eine Freude. Leben Sie wohl. Endlich hatte ich den gichtbrüchigen Plagegeist aus dem Weg geschafft und konnte ungestört sein. Ich ging wieder durch den Pilatstrade hinunter und hielt vor einem Lebensmittelladen an. Das Fenster war voll von Esswaren und ich beschloss, hineinzugehen, um mir etwas auf den Weg zu nehmen. »Ein Stück Käse und ein Franzbrot«, sagte ich und schmiss meine halbe Krone auf den Ladentisch. Ich erhielt meine Sachen und begab mich spornstreichs in den Park. Ich fand eine Bank für mich allein und begann gierig von meinem Vorrat abzubeißen. Das tat mir gut. Es war lange her, seit ich eine so reichliche Mahlzeit genossen hatte. Und ich fühlte nach und nach die gleiche satte Ruhe in mir, wie man sie nach langem Weinen empfindet. Als ich dann meine Schreibsachen herauszog und mit dem Artikel beginnen wollte, entdeckte ich, dass ich meinen Bleistift nicht mehr bei mir hatte. Ich hatte ihn in der Pfandleierbude vergessen. Der Bleistift steckte in der Westentasche. Ich ging schnell aus dem Park zum Pfandleier. Als ich den Schlosshügel hinunterkam, holte ich zwei Damen ein. Indem ich sie überholte, streifte ich den Ärmel der einen. Ich sah auf, sie hatte ein volles, ein wenig bleiches Gesicht. Mit einem Mal erglüht sie und wird merkwürdig schön. Ich weiß nicht, weshalb. Sollte es sein, weil ich ihren Arm berührt hatte? Ich blieb stehen und ließ sie weiter vorausgehen. Das Ganze kam mir so sonderbar vor. Ich war in einer reizbaren Laune, ärgerlich auf mich selbst wegen des Vorfalls mit dem Bleistift und in hohem Maße erregt von all dem Essen, das ich mit leeren Magen genossen hatte. Ich fühlte mich von einer seltsamen Lust ergriffen, diese Dame auf irgendeine Weise zu ärgern. Ich gehe wieder an ihr vorbei, wende mich plötzlich um und begegne ihr Antlitz in Antlitz, um sie zu beobachten. Ich sehe ihr in die Augen und erfinde auf der Stelle einen Namen, den ich niemals gehört hatte. Einen Namen mit einem gleitenden, nervösen Laut. Yla Jali. Als sie mir nah genug gekommen war, sage ich eindringlich, Sie verlieren Ihr Buch, Fräulein. Ich konnte vernehmen, wie mein Herz hörbar schlug, als ich das sagte. Mein Buch? Fragt sie ihre Begleiterin und geht weiter. Meine Bosheit nahm zu und ich folgte ihnen. Ich war mir in diesem Augenblick voll bewusst, dass ich verrückte Streiche beging, ohne dass ich dagegen etwas hätte tun können. Mein verwirrter Zustand ging mit mir durch und gab mir diese wahnsinnigen Einflüsterungen. Wie sehr ich mir auch vorsagte, dass ich mich idiotisch benehme, machte ich doch die dümmsten Grimassen hinter den Rücken der Dame und hustete einige Male rasend, während ich an ihr vorbeiging. Auf diese Weise ganz langsam vorwärts gehend, immer um einige Schritte im Vorsprung, fühlte ich ihre Augen in meinem Rücken. Und ich duckte mich unwillkürlich nieder, voll Scham darüber, sie belästigt zu haben. Nach und nach hatte ich die seltsame Wahrnehmung, weit fort zu sein, an anderen Orten. Ich hatte halt unbestimmt das Gefühl, dass gar nicht ich es sei, der hier auf den Steinfliesen ging und sich niederduckte. Einige Minuten später ist die Dame zu Paschas Buchladen gekommen. Ich war bereits beim Fenster stehen geblieben und als sie vorbeigeht, trete ich vor und wiederhole, Sie verlieren Ihr Buch, Fräulein. Nein, welches Buch, sagt sie ängstlich. Begreifst du, von welchem Buch er spricht? Und sie bleibt stehen. Ich ergötze mich grausam an ihrer Verwirrung. Ihr Denken kann meine kleine Anrede nicht fassen. Sie hat durchaus kein Buch dabei, nicht ein einziges Blatt eines Buches. Und trotzdem sucht sie in ihren Taschen, strengt ihr kleines, empfindliches Gehirn auf das Äußerste an, um herauszufinden, von welchem Buch ich spreche. Ach, lass ihn doch, sagt ihre Begleiterin. Siehst du denn nicht, dass der Mann betrunken ist? So fremd ich mir in diesem Augenblick auch selber war, so vollständig eine Beute unsichtbarer Einflüsse, ging doch um mich herum nichts vor sich, ohne dass ich es bemerkte. Ein großer brauner Hund sprang quer über die Straße, er hatte ein schmales Halsband aus Neusilber um. Weiter oben in der Straße wurde im ersten Stock ein Fenster geöffnet und ein Mädchen lehnte sich heraus und begann die Scheiben auf der Außenseite zu putzen. Nichts entging meiner Aufmerksamkeit. Ich war klar und geistesgegenwärtig. Alle Dinge strömten mit einer leuchtenden Deutlichkeit auf mich ein. Die Damen vor mir hatten beide blaue Vogelflügel auf dem Hut und schottische Seidenbänder um den Hals. Es schien mir, dass es Schwestern seien. Sie bogen ab, schwenkten um die Ecke bei der Universitätsstraße und gingen direkt hinauf zum St. Olafsplatz. Ich war ihnen die ganze Zeit dicht auf den Fersen. Einmal wandten sie sich um, ich sah in ihren Mienen keinen Unwillen. Diese Geduld mit meinen Belästigungen machte mich beschämt und ich schlug die Augen nieder. Ich wollte ihnen nicht länger zum Verdruss sein. Ich wollte aus reiner Dankbarkeit ihnen nur mit den Augen folgen, bis sie irgendwo hineingehen und verschwinden würden. Vor Nummer 2, einem großen, dreistöckigen Haus, wandten sie sich noch einmal um. Dann traten sie ein. Ich lehnte mich an einen Laternenpfahl und lauschte ihren Schritten auf der Treppe nach. Sie erstarben im ersten Stock. Ich sehe im Haus hinauf und da geschieht etwas Sonderbares. Die Vorhänge bewegen sich. Ein Augenblick später wird ein Fenster geöffnet, ein Kopf schaut heraus und zwei seltsam blickende Augen ruhen auf mir. Ülayali, sagte ich halblaut und fühlte, dass ich rot wurde. Wir stehen da und sehen einander in die Augen, ohne uns zu rühren. Gedanken schießen zwischen dem Fenster und der Straße hin und her und kein Wort wird gesagt. Sie wendet sich um. Es gibt mir einen Ruck, einen zarten Stoß durch den Sinn. Ich sehe eine Schulter, die sich dreht, einen Rücken, der ins Zimmer verschwindet. Dieses langsame Weggehen vom Fenster, diese Betonung in dieser Bewegung mit der Schulter, war wie ein Nicken zu mir. Mein Blut vernahm diesen feinen Gruß. Und ich fühlte mich in demselben Augenblick wunderbar froh. Dann kehrte ich um und ging die Straße hinunter. Ich wagte nicht zurückzusehen. Ich wusste nicht, ob sie abermals ans Fenster gekommen war. Ich wurde unruhig und nervös. Vermutlich stand sie in diesem Augenblick am Fenster und verfolgte genau meine Bewegungen. Ich straffte mich und ging weiter. Es begann in meinen Beinen zu zucken. Mein Gang wurde unsicher. Um ruhig und gleichgültig zu scheinen, schlenkerte ich sinnlos mit den Armen, spuckte auf die Straße und streckte die Nase in die Luft, aber nichts half. Ich fühlte ständig die verfolgenden Augen in meinem Nacken. Es lief mir kalt durch den Körper. Endlich rettete ich mich in eine Seitenstraße, von wo ich den Weg zum Pilestrade hinunternahm, um einen Bleistift zu holen. Der Pfandleiher brachte mir die Weste und bat mich, gleich alle Taschen zu untersuchen. Ich fand auch ein paar Pfandscheine, die ich zu mir steckte, und dankte dem freundlichen Mann für sein Entgegenkommen. Er nahm mich mehr und mehr für sich ein. Ich glaubte ihm eine Erklärung schuldig zu sein, eine Auskunft, und nahm den Bleistift in die Hand und hielt ihn in die Luft. Es könne mir nicht einfallen, sagte ich, weite Wege wegen irgendeines beliebigen Bleistiftes zu gehen. Mit diesem hier aber sei es eine eigene Sache. So gering er auch aussah, hatte dieser Bleistiftstumpf mich schlechthin zu dem gemacht, was ich in der Welt war. Mehr sagte ich nicht. Der Mann kam ganz nahe zum Ladentisch heran. So, so, meinte er und sah mich neugierig an. Mit diesem Bleistift, fuhr ich kaltblütig fort, habe ich meine Abhandlung in 3 Bänden über die philosophische Erkenntnis geschrieben. Ob er nie davon gehört habe? Und dem Mann schien es wirklich, dass er den Namen, den Titel gehört habe. Ja, sagte ich, das sei von mir. Da dürfe es ihn schließlich nicht wundern, wenn ich dieses kleine Ende von einem Bleistift zurückhaben wolle. Es sei mir beinahe wie ein kleiner Mensch. Übrigens sei ich ihm für sein Wohlwollen aufrichtig dankbar und ich wolle mich seiner dafür erinnern. Doch, doch, ich wolle mich wirklich dafür seiner erinnern. Ein Mann, ein Wort. So sei ich. Und er verdiene es. Leben Sie wohl. Ich ging mit einer Haltung zur Türe, als könnte ich ihn in einer hohen Stellung unterbringen. Der Pfandleiher verbeugte sich 2-mal vor mir, als ich mich entfernte. Und ich wandte mich noch einmal um und sagte, leben Sie wohl. Die Sonne stand im Süden. Es war ungefähr 12 Uhr. Die Stadt fing an, auf die Beine zu kommen. Grüßendes und lachendes Volk wogte in der Karl-Johann-Straße auf und nieder. Ich machte mich klein und schlüpfte unbemerkt an einigen Bekannten vorbei, wanderte den Schlossberg hinauf, fand eine Bank und fiel in Gedanken. Diese Menschen. Leicht und lustig wiegten sie ihre hellen Köpfe und schwangen sich durch das Leben wie durch einen Ballsaal. In keinem einzigen Auge war Sorge. Keine Bürde auf irgendeiner Schulter. Vielleicht nicht ein einziger trüber Gedanke in einem dieser fröhlichen Gemüter. Und ich hatte schon vergessen, wie das Glück aussah. Ich fand, dass mir ein grausames Unrecht geschehen war. Warum waren die letzten Monate so merkwürdig hart gegen mich gewesen? An allen Ecken und Enden litt ich an den sonderbarsten Plagen. Was fehlte mir? Hatte der Finger des Herrn auf mich gedeutet? Aber warum gerade auf mich? Warum nicht ebenso auf einen Mann in Südamerika, wenn es schon so sein musste? Überlegte ich die Sache recht, wurde es mir immer unbegreiflicher, dass gerade ich zum Probierstein für die Laune Gottes ausersehen sein sollte. Es war dies eine höchst eigentümliche Art vorzugehen, eine ganze Welt zu überspringen, um mich zu erreichen. Der Antiquarbuchhändler Pascha und der Dampfschiff-Expediteur Hennichen waren doch auch noch da. Ich prüfte diese Sache und wurde nicht fertig mit ihr. Ich fand die gewichtigsten Einwände gegen diese Willkür des Herrn, mich die Schuld aller entgelten zu lassen. Seit dem Tag im Mai, da meine Widerwärtigkeiten begonnen hatten, konnte ich ganz deutlich eine allmählich zunehmende Schwäche bemerken. Ein Schwarm von kleinen, schädlichen Tieren hatte sich in mein Inneres gedrängt und mich ausgehöhlt. Weh, wenn nun Gott geradezu im Sinn hätte, mich ganz zu zerstören? Ich stand auf und trieb vor meiner Bank hin und her. Mein ganzes Wesen befand sich in diesem Augenblick im höchsten Grad der Pein. Ich hatte sogar in den Armen Schmerzen. Ich konnte es kaum ertragen, sie auf gewöhnliche Art zu halten. Auch von meiner letzten schweren Mahlzeit her fühlte ich ein starkes Unbehagen. Ich war übersättigt und erregt. Ich fand es höchst unverantwortlich von ihm, mir jedes Mal in den Weg zu treten, wenn ich einen Posten suchte, und alles zu zerstören, obwohl es doch nur für die Nahrung des Tages war, um die ich bat. Ich hatte es ganz deutlich bemerkt, immer wenn ich längere Zeit hungerte, war es gleichsam, als rinne mein Gehirn langsam aus dem Kopf. Das Haupt wurde leicht und abwesend. Ich fühlte seine Schwere nicht mehr auf meinen Schultern. Ich hatte das Gefühl, dass meine Augen allzu weit geöffnet glotzten, wenn ich jemand ansah. Ich dachte über all dieses nach und wurde immer bitterer gegen Gott, wegen seiner andauernden Quälereien. Wenn er glaubte, mich besser zu machen, indem er mich peinigte und mir Widerstand auf Widerstand in den Weg legte, griff er ein wenig fehl, das konnte ich ihm versichern. Und ich sah zum Himmel auf, weinend fast vor Trotz. Gott hatte seinen Finger in mein Nervennetz gesteckt und behutsam ganz obenhin ein wenig Unordnung in die Drähte gebracht. Und Gott hatte seinen Finger zurückgezogen, und siehe, es waren Fäden, feine Wurzelfäden von den Fasern meiner Nerven an dem Finger. Und es blieb ein offenes Loch von seinem Finger zurück, der Gottesfinger war. Und Wunden blieben in meinem Gehirn von den Wegen seines Fingers. Aber als Gott mich mit dem Finger seiner Hand berührt hatte, entließ er mich und berührte mich nicht mehr und ließ mir nichts Böses widerfahren. Vielmehr durfte ich in Frieden gehen und durfte mit dem offenen Loch gehen, und nichts Böses widerfährt mir von Gott, der der Herr ist. In alle Ewigkeit. Ich zog meine Papiere hervor und versuchte, etwas zu schreiben. Gleichzeitig fiel mein Barbierabonnement aus der Tasche. Ich zählte die Blätter, es waren noch 6 Karten übrig, Gott sei Dank. Ich konnte mich noch einige Wochen rasieren lassen und anständig aussehen. Und gleich kam ich in eine bessere Gemütsstimmung durch dieses kleine Eigentum, das ich noch besaß. Ich glättete die Karten sorgfältig und verwahrte das Buch in der Tasche. aber schreiben konnte ich nicht. Nach ein paar Linien wollte mir nichts mehr einfallen. Meine Gedanken waren anderswo. Ich konnte mich zu keiner bestimmten Anstrengung aufraffen. Alle Dinge wirkten auf mich ein und zerstreuten mich. Ich musste etwas tun, irgendetwas ausfindig machen. Stellungen zu suchen hatte mir nichts genützt. Die Empfehlungen, die ich vorzeigte, waren alt geworden und schrieben sich von allzu unbekannten Personen her, um kräftig zu wirken. Außerdem hatten die ständigen Absagen während des ganzen Sommers mich verzagt gemacht. Unter allen Umständen war meine Miete fällig. Und ich musste einen Ausweg dafür finden. Unwillkürlich hatte ich wieder Bleistift und Papier in die Hände genommen und saß und schrieb mechanisch die Jahreszahl 1848 in alle Ecken. Wenn jetzt nur ein einziger brausender Gedanke mich gewaltig erfassen und mir die Worte in den Mund legen wollte. Es war dies doch früher geschehen, es war wirklich geschehen, dass solche Stunden über mich gekommen waren, in denen ich ohne Anstrengung ein langes Stück schreiben und es glänzend durchführen konnte. Aber ich komme nicht weiter, schreibe nur dutzende Male 1848, schreibe diese Zahl kreuz und quer in allen möglichen Formen und warte darauf, dass mir eine brauchbare Idee einfalle. Ein Schwarm loser Gedanken schwirrt in meinem Kopf herum und die Stimmung des sinkenden Tages macht mich missmutig und sentimental. Ich fühle mich wie ein kriechendes Tier im Untergang, von der Zerstörung ergriffen, mitten in dieser schlafbereiten Allwelt. Ich erhob mich von Schrecken besessen. Nein, rief ich und ballte meine beiden Hände. Dies muss ein Ende haben. Und ich setz mich wieder, nahm wieder den Bleistift in die Hand und wollte ernst mit meinem Artikel machen. Es konnte gar nichts nützen, sich nachzugeben, wenn man mit einer unbezahlten Miete vor Augen dastand. Langsam begannen meine Gedanken sich zu sammeln. Dann fing ich an, nach einer bestimmten Frage zu suchen, die ich behandeln konnte. Aber ich vermochte nichts zu entdecken, worauf ich mich werfen konnte. Während dieser fruchtlosen Anstrengung kam von neuem Unordnung in meine Gedanken. Ich fühlte, wie mein Gehirn förmlich versagte, mein Kopf leer und leerer wurde. Herr, mein Gott und Vater, rief ich vor Schmerz. Ich wiederholte diesen Ruf in einem Zug mehrere Male, ohne etwas hinzuzufügen. Der Wind raschelte im Laub. Es zogen sich Wolken zusammen. Ich saß noch eine Weile und starrte verloren auf meine Papiere, legte sie dann zusammen und steckte sie langsam in die Tasche. Es wurde kühl und ich hatte keine Weste mehr. Ich knöpfte den Rock bis zum Hals hinauf zu und steckte die Hände in die Taschen. Dann stand ich auf und ging. Wenn es nur dieses eine Mal geglückt wäre, dieses eine Mal. Wiederholt hatte mich bereits meine Hauswirtin mit den Augen nach der Bezahlung gefragt und ich hatte mich niederducken und mich mit einem verlegenen Gruß an ihr vorbeischleichen müssen. Ich setzte meinen Weg fort. Nach alter Gewohnheit blieb ich vor jeder ausgehängten Zeitung, an der ich vorbeikam, stehen, um die Bekanntmachungen von freien Stellen zu studieren. Und ich war so glücklich, eine zu finden, die ich übernehmen konnte. Ein Kaufmann in Grönlandslehr suchte einen Mann, der ihm jeden Abend für ein paar Stunden die Bücher führen könnte. Lohn nach Übereinkunft. Ich notierte mir die Adresse des Mannes und betete im Stillen zu Gott um diesen Platz. Ich wollte für die Arbeit weniger verlangen als irgendein anderer. Als ich heimkam, lag auf meinem Tisch ein Zettel von meiner Hauswirtin, worauf sie mich bat, meine Miete im Voraus zu bezahlen oder auszuziehen, sobald ich könnte. Ich möge das nicht ärgerlich aufnehmen, es sei einzig und allein ein notwendiges Verlangen, freundschaftlichst Madame Gundersen. Ich schrieb ein Gesuch an den Kaufmann Christi in Grönlandslehr Nummer 31, legte es in einen Umschlag und brachte es hinunter zum Briefkasten an der Ecke. Dann ging ich wieder in mein Zimmer hinauf, setzte mich in den Schaukelstuhl und begann nachzudenken, während das Dunkel dichter und dichter wurde. Nun fing es an, schwierig zu werden, sich über Wasser zu halten. Gegen Morgen erwachte ich sehr früh. Es war noch ziemlich dunkel, als ich die Augen aufschlug. Ich wollte wieder einschlafen, aber es gelang mir nicht. Ich wurde immer munterer und lag wach und dachte an tausend Dinge. Plötzlich fallen mir ein oder zwei gute Sätze ein. Zu einer Skizze, einem Feuilleton, feine sprachliche Glückstreffer, wie ich noch nie ihresgleichen gefunden hatte. Ich liege da und wiederhole diese Worte vor mich hin und finde, dass sie ausgezeichnet sind. Bald fügen sich mehr hinzu, ich werde mit einem Male vollkommen wach und stehe auf und greife nach Papier und Bleistift. Es war, als sei eine Ader in mir aufgesprungen. Ein Wort folgt dem anderen. Die Worte ordnen sich im Zusammenhang, bilden sich zu Situationen. Szene häuft sich auf Szene. Handlungen und Repliken quellen in meinem Gehirn auf. Ein wundervolles Behagen erfasst mich. Ich schreibe wie ein Besessener und fülle eine Seite nach der anderen ohne einen Augenblick Pause. Gedanken kommen so plötzlich über mich und strömen weiterhin so reichlich, dass ich eine Menge Nebensächlichkeiten verliere, weil ich sie nicht schnell genug niederschreiben kann, obwohl ich aus allen Kräften schreibe. Immer noch dringt es auf mich ein. Ich bin von meinem Stoff erfüllt. Und jedes Wort, das ich schreibe, wird mir in den Mund gelegt. Es dauert so gesegnet lange, ehe dieser seltsame Augenblick aufhört. Ich habe 15, 20 beschriebene Seiten vor mir auf den Knien liegen, als ich endlich anhalte und den Bleistift weglege. War da nun wirklich irgendein Wert in diesen Papieren, so war ich gerettet. Wenn ich alles wohl überlegte, kam mir Madame Gundersens Kündigung ziemlich gelegen. Dieses war eigentlich kein Zimmer für mich. Hier waren recht simple grüne Vorhänge an den Fenstern und sonderlich viele Nägel für die Garderobe waren auch nicht in den Wänden. Der arme Schaukelstuhl dort in der Ecke war im Grund nur ein Witz von einem Schaukelstuhl, über den man sich totlachen konnte. Kurz gesagt, das Zimmer war nicht dazu eingerichtet, sich darin mit geistigen Dingen zu beschäftigen. Und ich hatte nicht vor, es länger zu behalten. Aufgeblasen von Hoffnung und Zufriedenheit, ständig in Anspruch genommen von meiner Skizze, die ich jeden Augenblick aus der Tasche zog, darin zu lesen, wollte ich sogleich ernst damit machen und den Umzug in Gang bringen. Ich nahm mein Bündel hervor, ein rotes Taschentuch, das ein paar reine Kragen und etwas zusammengeknülltes Zeitungspapier, in dem ich mein Brot heimgetragen hatte, enthielt, rollte meine Bettdecke zusammen und steckte meinen Vorrat an weißem Schreibpapier zu mir. Mit einem Mal kam mir meine Wirtin in den Sinn. Sie musste doch von meinem Auszug unterrichtet werden, damit sie sehen konnte, dass sie es mit einem ordentlichen Menschen zu tun gehabt hatte. Ich wollte auch für die paar Tage, die ich das Zimmer über die Zeit hinaus genützt hatte, schriftlich danken. Den Zettel hinterließ ich auf dem Tisch. Ich hielt an der Türe an und kehrte um. Dieses strahlende Gefühl, nun oben auf zu sein, entzückte mich und machte mich dankbar gegen Gott und die ganze Welt. Und ich kniete beim Bett nieder und dankte Gott mit lauter Stimme für seine große Güte gegen mich an diesem Morgen. Endlich erhob ich mich, ich glitt lautlos alle Stockwerke hinunter und erreichte ungesehen das Tor. Ich ging zur Redaktion. Ein Mann, die Schere genannt, durchwühlte einen Stoß alter Zeitungen. Der Redakteur war noch nicht gekommen. Auf Aufforderung lieferte ich mein großes Manuskript ab, lasse den Mann ahnen, dass es von mehr als gewöhnlicher Bedeutung sei und lege ihm inständig ans Herz, es dem Redakteur persönlich zu geben. Ich wollte mir dann später am Tag selbst den Bescheid holen. Gut, sagte die Schere und fing wieder mit den Zeitungen an. Ich fand, dass er es etwas zu ruhig nahm, sagte aber nichts. Nickte ihm nur gleichgültig mit dem Kopf zu und ging. Ging die Karl-Johann-Straße hinunter, kehrte dann um, ging geradeaus zum Erlöserfriedhof, wo ich einen ruhigen Platz neben der Kapelle fand. Dort saß ich in aller Stille und döste in der nassen Luft, dachte, schlief halb und fror. Und die Zeit ging. War es nun auch gewiss, dass mein Feuilleton ein kleines Meisterwerk inspirierter Kunst war? Gott weiß, ob es nicht da oder dort seine Fehler hatte. Welche Sicherheit hatte ich dafür, dass es nicht schon jetzt in diesem Augenblick im Papierkorb lag? Meine Zufriedenheit war erschüttert. Ich sprang auf und stürmte aus dem Kirchhof hinaus. Das Schicksal meines Feuilletons erfüllte mich mit dunkler Ahnung. Natürlich hatte ich mich selbst betrogen. Und war den ganzen Morgen über froh gewesen um nichts und wieder nichts. Unten bei St. Hanshaugen sagte mir ein Mann, dass es 4 Uhr vorbei sei. 4 Uhr vorbei. Ich schritt aus der Redaktion zu. Der Redakteur war vielleicht schon wieder fortgegangen. Ich ging und sprang, stieß gegen Wagen, stolperte, ließ alle Fußgänger hinter mir, mühte mich ab wie ein Verrückter, um noch rechtzeitig in die Redaktion zu kommen. Ich wand mich beim Tor hinein, nahm die Treppe mit 4 Sätzen und klopfte an. Niemand antwortete. Er ist fort, denke ich. Ich versuche, die Tür zu öffnen, sie ist nicht verschlossen. Ich klopfe noch einmal an und trete ein. Der Redakteur sitzt an einem Tisch mit dem Gesicht gegen das Fenster und die Feder in der Hand, bereit zu schreiben. Als er meinen atemlosen Gruß hört, dreht er sich halb um, sieht mich kurz an, schüttelt den Kopf und sagt, ja, ich hatte noch keine Zeit, Ihre Skizze zu lesen. Vor Freude darüber, dass er sie dann auf jeden Fall noch nicht abgelehnt hat, antworte ich, nein, mein Lieber, das verstehe ich gut, es eilt ja auch nicht. In ein paar Tagen vielleicht, oder? Ja, ich will sehen. Im Übrigen habe ich ja Ihre Adresse. Und ich vergaß ihn darüber aufzuklären, dass ich keine Adresse mehr hatte. Ich war ja ausgezogen. Die Audienz ist vorbei. Ich trete, mich verbeugend, zurück und gehe. Die Hoffnung glüht wieder in mir auf. Noch war nichts verloren, im Gegenteil. Ich konnte noch alles gewinnen, ganze 10 Kronen gewinnen für ein Feuilleton. Wenn ich jetzt nur eine Zuflucht für die Nacht wüsste. Wo in aller Welt sollte ich für heute Nacht ein Obdach bekommen? Gab es denn kein Loch, in dem ich mich verbergen konnte, bis es Morgen wurde? Mein Stolz verbot mir, in mein Zimmer zurückzukehren. Es konnte mir niemals einfallen, von meinem Wort abzugehen. Und ich lächelte im stillen Überlegen über den kleinen roten Schaukelstuhl. Durch Ideenassoziation befand ich mich plötzlich in einem großen, zweifenstrigen Zimmer auf Hegedehagen, in dem ich einmal gewohnt hatte. Ich sah ein Brett auf dem Tisch beladen mit einer Menge von Butterbroten. Sie wechselten das Aussehen, wurden zu einem Beefsteak, einem verführerischen Beefsteak, einer schneeweißen Serviette, Brot in Masse, Silberbesteck. Und die Türe ging auf, meine Hausfrau kam und bot mir noch einmal Tee an. Gesichter und Träume. Ich sagte mir, bekäme ich jetzt zu essen, würde mein Kopf wieder verstört werden. Ich vertrug kein Essen. Es war dies eine Sonderbarkeit an mir, eine Eigenheit. Es war keine Sonne und kein Wind. Die Bäume hinter mir standen nass und die Bank, auf der ich saß, war kalt und feucht. Die Zeit ging. Ich wurde schlaftrunken, wurde müde und froh ein wenig über den Rücken hinab. Eine Weile später fühlte ich, dass meine Augen zufallen wollten und ich ließ sie fallen. Als ich erwachte, war es dunkel um mich herum. Ich sprang betäubt und fröstelnd auf, ergriff mein Paket und begann zu gehen. Ich ging schneller und schneller, um warm zu werden, schlug mit den Armen, strich an den Beinen hinunter, die ich beinahe nicht mehr fühlte, und kam zur Brandwache hinauf. Es war 9 Uhr abends. Ich hatte mehrere Stunden geschlafen. Was jedoch sollte ich mit mir anfangen? Irgendwo musste ich doch sein. Kalt und hungrig und immer verstörter trieb ich in die Karl-Johann-Straße hinauf. Ich begann ganz laut zu fluchen und kümmerte mich nicht darum, dass jemand es hören konnte. Unten beim Stortring erinnerte ich mich plötzlich eines Malers, den ich kannte, eines jungen Menschen, den ich einmal vor einer Ohrfeige im Tivoli gerettet hatte und bei dem ich später zu Besuch gewesen war. Ich begebe mich in die Straße, wo er wohnt, finde eine Türe, an der C. Zacharias Bartel, Maler, auf einer Karte steht und klopfe an. Er kam selbst heraus. Er roch nach Bier und Tabak. »Guten Abend«, sagte ich. »Guten Abend.« »Sie sind es. Nein, warum zum Teufel kommen Sie so spät? Es nimmt sich bei Lampenlicht gar nicht gut aus. Ich habe seit dem letzten Mal einen Heuschober dazugesetzt und ein paar Veränderungen vorgenommen. Sie müssen das Bild bei Tag sehen. Jetzt hat es gar keinen Sinn.« »Lassen Sie mich es trotzdem jetzt sehen«, sagte ich. Übrigens wusste ich nicht, von welchem Bild er da sprach. »Ganz ausgeschlossen. Es würde alles gelb. Und dann ist auch noch etwas anderes im Weg.« Er kam flüsternd näher. Ich habe heute Abend ein kleines Mädchen bei mir, sodass es rein nicht zu machen ist. Ja, wenn es sich so verhält, dann kann ja keine Rede davon sein. Ich zog mich zurück, sagte Gute Nacht und ging. Es blieb mir kein anderer Ausweg, als irgendwohin in den Wald zu gehen. Wenn nur der Erdboden nicht so feucht gewesen wäre. Ich klopfte auf meine Decke und machte mich immer vertrauter mit dem Gedanken, im Freien schlafen zu müssen. Ich ging zur Universitätsuhr und sah, dass es 10 Uhr vorbei war. Ich ging sehr langsam, ging weiter, immer weiter, Stunde auf Stunde und kam endlich in den Bockstadtwald hinaus. Ich war müde und verquält von dem langen Weg und legte mich gleich schlafen. Und die Dunkelheit brütete rund um mich. Alles war still. Alles. Aber in der Höhe oben sauste der ewige Sang. Die Luft. Das ferne, tonlose Summen, das niemals schweigt. Und ich lauschte so lange auf dieses endlose, kranke Sausen, dass es mich zu verwirren begann. Es waren sicherlich Symphonien von rollenden Welten über mir. Sterne, die einen Gesang intonierten. Ich kämpfte und stritt mit Zorn und Furcht bis zum Morgendämmern, bis ich endlich in Schlaf fiel. Als ich die Augen aufschlug, war es heller Tag und ich hatte das Gefühl, dass es bereits auf den Mittag zuging. Ich zog die Schuhe an, packte die Decke wieder ein und begab mich zur Stadt zurück. Es war aber erst 3 Uhr morgens und ich fror wie ein Hund. Keine Sonne war zu sehen. Der Hunger begann schlimm zu werden. Ein sonderbarer Schwindel fuhr mir mit einem Mal durch den Kopf. Ich ging weiter und wollte nicht darauf achten. Es wurde aber immer schlimmer und schlimmer. Und ich musste mich zuletzt auf eine Treppe setzen. Was war dies wieder für eine neue, qualvolle Empfindung, die nun zu den anderen hinzukam? War es eine Folge davon, dass ich auf dem bloßen Erdboden geschlafen hatte? Oder kam es daher, dass ich noch kein Frühstück bekommen hatte? Im Ganzen genommen war es ja auch ein Unsinn, in dieser Weise zu leben. Ich begriff bei Christi die heiligen Leiden nicht, womit ich mir diese ausgesuchten Verfolgungen verdient hatte. Und es fiel mir plötzlich ein, dass ich ebenso gut gleich zum Spitzbuben werden und mit der Bettdecke in den Keller des Pfandleiers gehen könnte. Ich konnte sie für eine Krone versetzen und 3 richtige Mahlzeiten dafür bekommen, konnte mich über Wasser halten, bis ich etwas anderes fände. Hans Pauli, der mir die Decke geliehen hatte, würde ich etwas vorschwindeln. Ich war schon auf dem Weg zum Pfandleier, hielt aber vor dem Eingang an, schüttelte zweifelnd den Kopf und kehrte um. Mit jedem Schritt, mit dem ich mich entfernte, wurde ich froher und froher darüber, in dieser schweren Versuchung gesiegt zu haben. Es würde sich ganz sicher doch noch ein Ausweg finden, wenn es an der Zeit war. Da war nun der Kaufmann in Grönlandslehret. Vielleicht stellte er mich an. Er war vielleicht eine gute Seele. Wenn ihn die Laune ankam, gab er mir möglicherweise eine Krone Vorschuss auf die Arbeit, ohne dass ich ihn darum bat. In Grönlandslehret angekommen, schlich ich mich in ein Tor und schwärzte meine Hosenknie mit Speichel, um ein wenig ordentlich auszusehen, legte meine Decke hinter eine Kiste in einem dunklen Winkel, überquerte die Straße und trat in den kleinen Laden ein. Ein Mann steht da und klebt aus alten Zeitungen Tüten. »Ich möchte gerne Herrn Christi sprechen«, sagte ich. »Der bin ich«, antwortete er. »Nun, mein Name sei so und so. Ich sei so frei gewesen, ihm ein Gesuch zu schicken. Ich wüsste nicht, ob es mir etwas genützt habe.« Er wiederholte meinen Namen ein paar Mal und begann zu lachen. »Nun passen Sie auf«, sagte er und zog meinen Brief aus seiner Brusttasche. »Wollen Sie so freundlich sein und sehen, wie Sie mit Zahlen umgehen, mein Herr? Sie haben Ihren Brief mit der Jahreszahl 1848 datiert.« Und der Mann lachte aus vollem Hals. »Ja, das sei ein wenig arg«, sagte ich kleinlaut. »Eine Gedankenlosigkeit, eine Zerstreutheit, ich räume das ein. Sehen Sie, ich muss aber einen Mann haben, der sich überhaupt nicht mit Zahlen irrt«, sagte er. Ich wartete eine Weile. Das konnte unmöglich das letzte Wort des Mannes sein. Er machte sich wieder mit seinen Tüten zu schaffen. Tja, das sei unangenehm, sagte ich dann. Richtig scheußlich unangenehm sei es. Aber dieser kleine Irrtum könnte mich doch nicht ganz unbrauchbar machen, überhaupt Bücher zu führen. Nein, das sage ich ja nicht, erwiderte er. Aber es fiel doch immerhin so stark für mich ins Gewicht, dass ich mich gleich für einen anderen entscheiden musste. Die Stelle ist also besetzt, fragte ich. Ja. Na, Herrgott. So ist ja wohl nichts mehr dabei zu machen. Nein, ich bedauere, aber leben Sie wohl, sagte ich. Nun stieg der Zorn in mir auf, glühend und brutal. Ich holte mein Paket im Torweg, biss die Zähne zusammen und rannte auf dem Gehsteig friedliche Leute an und bat nicht um Entschuldigung. Als ein Herr stehen blieb und mich wegen meines Betragens ein wenig scharf zurechtwies, wandte ich mich um und schrie ihm ein einzelnes sinnloses Wort ins Ohr, ballte die Hände dicht unter seiner Nase und ging weiter, von einer blinden Raserei verhärtet, die ich nicht zügeln konnte. Weshalb hatte ich nur 1848 geschrieben? Was scherte mich diese verdammte Jahreszahl? Nun ging ich hier und hungerte, dass meine Gedärme wie Würmer in mir zusammenkrochen. Und es stand nirgends geschrieben, dass ich auch nur ein wenig zu essen bekommen sollte, ehe der Tag zu Ende ging. Und je länger es dauerte, desto mehr wurde ich geistig und körperlich ausgehöhlt. Ich ließ mich mit jedem Tag zu weniger und weniger ehrenhaften Handlungen herab. Ich log mich durch, ohne mich zu schämen, prellte arme Leute um die Miete, kämpfte sogar mit dem nichtswürdigen Gedanken, mich an anderer Leute Bettdecken zu vergreifen, alles ohne Reue, ohne schlechtes Gewissen. Verfaulte Flecken kamen in mein Inneres, schwarze Schwämme, die sich immer mehr ausbreiteten. Und droben im Himmel saß Gott und hatte ein wachsames Auge auf mich und sah voraus, dass mein Untergang nach allen Regeln der Kunst vor sich gehen würde, stetig und langsam, ohne Verstoß gegen das Zeitmaß. Und ich beschleunigte meinen Gang, trieb es zu tollerer und tollerer Fahrt, machte plötzlich links um und kam erregt und zornig in ein helles, geschmücktes Tor. Ich blieb nicht stehen, hielt mich nicht auf und sprang die Treppe hinauf. Im ersten Stock läutete ich heftig. Eine junge Dame in grauem Kleid öffnete die Tür. Sie sah mich erstaunt an, darauf schüttelt sie den Kopf und sagte, nein, heute haben wir nichts. Und sie machte Miene, die Türe zu schließen. Sie hielt mich ohne weiteres für einen Bettler. Und ich wurde mit einem Male kalt und ruhig. Ich nahm den Hut ab, machte eine ehrbietige Verbeugung, als hätte ich ihre Worte nicht gehört, und sagte äußerst höflich, ich bitte es zu entschuldigen, Fräulein, dass ich so stark geläutet habe, ich kannte die Glocke nicht. Hier soll ein kranker Herr wohnen, der nach einem Mann ausgeschrieben hat, um sich im Rollstuhl fahren zu lassen. Sie stand eine Weile und schmeckte an dieser lügenhaften Erfindung und schien in ihrer Meinung über meine Person im Zweifel zu sein. Nein, sagte sie zuletzt, nein, hier wohnt kein kranker Herr. Nicht? Ein älterer Herr, 2 Stunden Fahrzeit am Tag, 40 Öre für die Stunde. Nein. Dann bitte ich nochmals um Entschuldigung, sagte ich. Es ist vielleicht im Erdgeschoss. Ich wollte nur einen Mann empfehlen, den ich zufällig kenne. Mein Name ist Wedel Jarlsberg. Und ich verbeugte mich wieder und trat zurück. Die junge Dame wurde flammend rot. In ihrer Verlegenheit konnte sie sich nicht vom Fleck rühren, sondern stand und starrte mich an, als ich die Treppe hinunterging. Meine Ruhe war zurückgekehrt, mein Kopf war klar. Die Worte der Dame, dass sie heute nichts für mich hätte, waren wie ein kalter Strahl gewesen. So weit war es gekommen, dass jedermann in seinem Gedanken auf mich deuten konnte und sagen, dort geht ein Bettler, einer von jenen, die ihr Essen bei den Leuten durch die Wohnungstüren hinausgereicht bekommen. Ich begann weiterzugehen und kam bis ganz hinauf zum Christusfriedhof. Ich setzte mich mit dem Ellbogen auf den Knien und den Kopf in den Händen. In dieser zusammengezogenen Stellung war mir wohl. und ich fühlte das schwache Nagen in der Brust nicht mehr. Ein Steinmetz lag neben mir auf dem Bauch über einer großen Granitplatte und haute eine Inschrift ein. Er hatte eine blaue Brille auf und erinnerte mich mit einem Mal an einen Bekannten von mir, den ich beinahe vergessen hatte, einen Mann, der in einer Bank beschäftigt war und den ich vor längerer Zeit im Café getroffen hatte. Könnte ich nur aller Scham den Kopf abbeißen und mich an ihn wenden. Ihm gerade heraus die Wahrheit sagen, sagen, dass es mir gegenwärtig ziemlich schlecht ging und es mir sehr schwer wurde, mich am Leben zu erhalten. Ich könnte ihm mein Barbierabonnement geben. Tod und Teufel, mein Barbierbuch. Mit einer halben Krone wäre mir geholfen. Die Bank wurde um 6 Uhr geschlossen. Ich konnte meinen Mann außerhalb des Cafés gegen 7, 8 Uhr abpassen. Ich stand da und freute mich an diesem Gedanken. Die Zeit ging, es blies herbstlich in den Kastanien um mich her und der Tag neigte sich. Am Rathaus war es 7 Uhr. Ich bewegte mich in der Nähe des Cafés, pendelte am Eisengitter entlang auf und nieder und hielt Ausschau auf alle, die durch die Türe kamen und gingen. Endlich gegen 8 Uhr sah ich den jungen Mann frisch und elegant die Straße heraufkommen und auf die Türe des Cafés zuschwenken. Mein Herz flatterte wie ein kleiner Vogel in meiner Brust, als ich ihn zu Gesicht bekam. Und ich stürzte blindlings auf ihn zu, ohne zu grüßen. Eine halbe Krone, alter Freund, sagte ich und stellte mich frech. Hier, hier haben Sie Valuta. Und ich steckte ihm das Papierbuch in die Hand. Hab ich nicht, sagte er. Nein, weiß Gott, ob ich sie habe. Er stülpte seinen Geldbeutel vor meinen Augen um. Ich war gestern Abend aus und bin blank. Sie dürfen es mir glauben, ich habe nichts. Entschuldigen Sie nur, sagte ich. Ich war nur in einer kleinen Verlegenheit. Ich war bereits ein Stück weit die Straße hinuntergekommen, als er mir wegen des Abonnementheftes nachrief. Behalten Sie es, antwortete ich. Es sei Ihnen wohl vergönnt. Es sind nur ein paar Kleinigkeiten, eine Bagatelle. Ungefähr alles, was ich auf Erden besitze. Und ich wurde über meine eigenen Worte gerührt, die in dem dämmernden Abend so trostlos klangen. Und ich fing zu weinen an. Der Wind frischte auf, die Wolken jagten rasend am Himmel dahin. Es wurde kühler und kühler, je mehr es dunkelte. Und ich ging und weinte die ganze Straße hinab. Ich nahm instinktmäßig den Weg hinaus zu meinem alten Zimmer. Wenn ich vorsichtig ginge, könnte ich gewiss hinaufkommen, ohne gehört zu werden. Es waren alles in allem 8 Treppen und nur die 2 obersten knackten unter den Tritten. Unten am Tor zog ich die Schuhe aus und ging hinauf. Alles war noch so, wie ich es verlassen hatte. Die Vorhänge vor den Fenstern waren zur Seite geschlagen und das Bett stand leer. Auf dem Tisch konnte ich ein Papier erkennen. Es war vielleicht mein Billet an die Wirtin. Ich tastete mit der Hand über den weißen Fleck und fühlte zu meiner Verwunderung, dass es ein Brief war. Ein Brief? Ich nehme ihn mit ans Fenster, studiere, so gut es sich in der Dunkelheit machen lässt, diese schlecht geschriebenen Buchstaben und finde endlich meinen eigenen Namen heraus. Aha, dachte ich. Antwort von der Wirtin, ein Verbot, mein Zimmer wieder zu betreten. Und langsam, ganz langsam gehe ich wieder aus dem Zimmer heraus, trage die Schuhe in der einen Hand, den Brief in der anderen und die Decke unterm Arm. Ich mache mich leicht und beiße bei den knarrenden Stufen die Zähne zusammen, komme glücklich und wohlbehalten über alle diese Treppen hinunter und stehe wieder unten im Tor. Ich ziehe die Schuhe wieder an und lasse mir Zeit mit den Riemen, sitze sogar einen Augenblick still, nachdem ich fertig bin, starre gedankenlos vor mich hin und halte den Brief in der Hand. Dann erhebe ich mich und ich gehe bis unter die Laterne, lehne mein Paket gegen den Kandelaber und öffne den Brief. Alles äußerst langsam. Wie ein Strom von Licht durchfährt es meine Brust. Und ich höre, dass ich einen kleinen Ruf ausstoße, einen sinnlosen Ruf der Freude. Der Brief war vom Redakteur. Mein Feuilleton war angenommen. War sogleich in die Setzerei gegangen. Einige kleine Änderungen, ein paar Schreibfehler verbessert, talentvoll gemacht, wird morgen gedruckt. 10 Kronen. Ich lachte und weinte, setzte in Sprüngen die Straße hinunter, hielt an und schlug mir aufs Knie, fluchte um nichts und wieder nichts hoch und teuer ins Blaue hinein, und die Zeit verging. Die ganze Nacht bis zum hellen Morgen johlte ich in den Straßen herum, dumm vor Freude, und wiederholte unaufhörlich, talentvoll gemacht, also ein kleines Meisterwerk, einen Geniestreich, und 10 Kronen. Ein paar Wochen später befand ich mich eines Abends wieder draußen. Die 10 Kronen waren leider nur allzu bald verbraucht. Nun waren es wieder 2, beinahe 3 Tage und Nächte her, seit ich etwas gegessen hatte. Ich hatte ein halbes Federmesser und einen Schlüsselbund in der Tasche, aber nicht einen Öhr. Der Hunger nagte unerträglich und ließ mich nicht zur Ruhe kommen. Woher kam es nur, dass es gar nicht heller für mich werden wollte? War ich nicht ebenso berechtigt zu leben wie irgendwelche andere? War ich träge? Hatte ich mich nicht um Stellen bemüht? Tag und Nacht wie ein Verrückter studiert und gearbeitet? Ich sprach vor mich hin, bis ich beinahe zu Hause war. Als ich an das Tor kam, entdeckte ich, dass ich meine Schlüssel verloren hatte. Ja, natürlich. Warum sollte ich nicht auch noch meine Schlüssel verlieren? Ich war nass wie ein Hund, es hatte wieder angefangen zu regnen und ich fühlte bereits das Wasser auf meine Schultern durchdringen. Mit einem Mal kam mir ein guter Gedanke. Ich wollte die Polizei ersuchen, mir das Tor zu öffnen. Ich wandte mich sofort an einen Polizisten und bat ihn inständig mitzukommen und mir aufzuschließen, wenn er könne. Ja, wenn er könne. Aber er könne nicht. Er habe keinen Schlüssel. Die Schlüssel der Polizei seien nicht hier. Die seien in der Detektivabteilung. Was ich da tun solle? Ja, ich soll in ein Hotel gehen und dort schlafen. Aber ich könne wirklich nicht gut ins Hotel gehen. Ich hätte kein Geld. Ich sei ausgewesen in einem Café. Er verstünde doch wohl. Ja, da müssen Sie zum Wachhabenden hineingehen und sich als obdachlos melden, sagte er. Als obdachlos? Daran hatte ich nicht gedacht. Ja, das war eine gute Idee. Und ich dankte ihm auf der Stelle für diesen vorzüglichen Rat. Ob ich ganz einfach hineingehen könne und sagen, dass ich obdachlos sei? Ja, ganz einfach. Namen? Fragte der Wachhabende. Tangen. Andreas Tangen. Ich weiß nicht, warum ich log. Ich log ohne Notwendigkeit. Beruf? Dies hieß mir den Stuhl vor die Tür setzen. Ich dachte zuerst, mich zum Spengler zu machen, wagte es aber nicht. Ich hatte mir einen Namen gegeben, den nicht jeder Spengler hat. Außerdem trug ich eine Brille auf der Nase. Da fiel mir ein, dreist zu sein. Ich trat einen Schritt vor und sagte fest und feierlich: Journalist. Der Wachhabende gab sich einen Ruck, ehe er schrieb, und großartig wie ein obdachloser Staatsrat stand ich vor der Schranke. Ich erregte kein Misstrauen. Der Wachhabende konnte es wohl verstehen, dass ich mit meiner Antwort gezögert hatte. Wie sah dies auch aus, ein Journalist auf dem Rathaus, ohne Dach über dem Kopf? Bei welchem Blatt, Herr Tangen? Beim Morgenblatt, sagte ich. Leider bin ich heute Abend ein wenig zu lang ausgewesen. Ja, davon wollen wir nicht sprechen, unterbrach er mich mit einem Lächeln. Wenn die Jugend bummelt, dann wir verstehen. Zu einem Polizisten gewendet, sagte er, indem er sich erhob und sich höflich vor mir verbeugte: Führen Sie den Herrn in die reservierte Abteilung hinauf. Gute Nacht. Ich fühlte es bei meiner eigenen Dreistigkeit kalt über den Rücken hinunterlaufen. Das Gas brennt 10 Minuten lang, sagte der Polizist noch in der Türe. Und dann wird es ausgelöscht, dann wird es ausgelöscht. Ich setzte mich auf das Bett und hörte, wie draußen der Schlüssel umgedreht wurde. Die helle Zelle sah freundlich aus. Mir war gut und wohl zumute, heimisch. Und ich lauschte dem Regen draußen mit Wohlbehagen. Ich konnte mir nichts Besseres wünschen. Meine Zufriedenheit stieg. Auf dem Bett sitzend fing ich an, über die Augenblicke meines ersten Zusammentreffens mit der Polizei nachzudenken. Dies war das erste Mal gewesen, und wie hatte ich sie genarrt? Journalist Tangen, wie bitte? Und dann das Morgenblatt. Wie hatte ich den Mann gerade ins Herz getroffen mit dem Morgenblatt? Darüber sprechen wir nicht, was? In Gala bis 2 Uhr im Stiftsgat gesessen, den Torschlüssel vergessen und eine Brieftasche mit einigen Tausend daheim. Führen Sie den Herrn in die reservierte Abteilung hinauf. Da verlöscht plötzlich das Gas, ganz wunderbar plötzlich, ohne abzunehmen, ohne einzuschrumpfen. Ich sitze in einer tiefen Finsternis, kann meine Hand nicht sehen, nicht die weißen Wände rund um mich, nichts. Was war da anders zu tun, als zu Bett zu gehen? Und ich kleidete mich aus, aber ich konnte nicht schlafen. Eine Zeit lang blieb ich liegen und sah in die Finsternis, in diese dicke Massenfinsternis, die keinen Boden hatte, die ich nicht begreifen konnte. Sie schien mir über alle Maßen dunkel und ich fühlte mich durch ihre Nähe erdrückt. Ich schloss die Augen und begann halblaut zu singen, aber ohne Erfolg. Die Dunkelheit hatte mein Denken ergriffen und ließ mich keinen Augenblick in Frieden. Ich hatte niemals in meinem Leben eine solche Finsternis gesehen. Die lächerlichsten Gedanken beschäftigten mich. Und jedes Ding erschreckte mich. Ein kleines Loch in der Wand bei meinem Bett nahm mich sehr in Anspruch. Ein Loch von einem Nagel, das ich in der Wand finde. Ein Zeichen in der Mauer. Ich fühle es an, blase hinein und versuche, seine Tiefe zu erraten. Das war nicht irgendein unschuldiges Loch, durchaus nicht. Es war ein ganz tückisches und geheimnisvolles Loch, vor dem ich mich hüten musste. Und von dem Gedanken, dieses Loch besessen, ganz außer mir vor Neugierde und Furcht, musste ich zuletzt vom Bett aufstehen und nach meinem halben Federmesser suchen, um die Tiefe zu messen, um mich zu vergewissern, dass es nicht ganz in die Nebenzelle hinüberführte. Ich legte mich zurück, um Schlaf zu finden. In Wirklichkeit aber nur, um wiederum mit der Dunkelheit zu kämpfen. Der Regen draußen hatte aufgehört und ich vernahm keinen Laut. Eine Zeit lang fuhr ich fort, nach Schritten auf der Straße zu lauschen, und ich gönnte mir keinen Frieden, bevor ich nicht einen Fußgänger vorbeigehen hörte. Plötzlich knipste ich mehrmal mit den Fingern und lachte. Zum Teufel auch. Ich bildete mir ein neues Wort gefunden zu haben. Ich richtete mich im Bett auf und sagte, das gibt es in der Sprache noch nicht. Ich habe es erfunden. Kuboa. Es hatte Buchstaben wie ein Wort. Beim süßesten Gott. Mensch, du hast ein Wort gefunden. Kuboa. Von großer grammatikalischer Bedeutung. Kuboa. Das Wort stand in der Dunkelheit ganz deutlich vor mir. Mit offenen Augen sitze ich da, erstaunt über meinen Fund und lache vor Freude. Dann beginne ich zu flüstern. Man konnte mich belauschen. Und ich gedachte, meine Erfindung geheim zu halten. Ich war in den frohen Wahnwitz des Hungers verfallen, war leer und schmerzfrei. Und meine Gedanken waren ohne Zügel. Und still erwäge ich alles bei mir selbst. Mit den seltsamsten Gedankensprüngen suche ich die Bedeutung meines neuen Wortes zu erforschen. Es brauchte weder Gott noch Tivoli heißen. Auch nicht Anhängeschloss oder Sonnenaufgang. Eigentlich war das Wort geeignet, etwas Seelisches zu bedeuten. Ein Gefühl. Einen Zustand, ob ich das nicht begreifen könne. Und ich besinne mich auf etwas Seelisches. Da ist es mir, als spreche jemand. Mische sich in meine Auseinandersetzungen. Und ich antworte zornig, wie bitte? Nein, solch einen Idioten gibt es doch nicht wieder. Strickgarn! Fahr zur Hölle. Warum sollte ich dazu verpflichtet sein, es Strickgarn heißen zu lassen? Wenn ich gerade dagegen etwas hätte, dass es Strickgarn bedeutete. Ich selbst hatte das Wort erfunden und war deshalb in meinem guten Recht, es bedeuten zu lassen, was es nur wolle. Mein Gehirn kam immer mehr in Verwirrung. Zuletzt sprang ich aus dem Bett, um die Wasserleitung zu suchen. Ich war nicht durstig, doch mein Kopf fieberte. Und ich fühlte einen instinktiven Drang nach Wasser. Als ich getrunken hatte, legte ich mich wieder nieder und versuchte mit Gewalt und Macht nun zu schlafen. Ich schloss die Augen und zwang mich, ruhig zu sein. So lag ich mehrere Minuten ohne eine Bewegung, kam in Schweiß und fühlte das Blut heftig durch die Adern stoßen. Wer sitzt jetzt auf meiner Bank am Hafen? Blaues Perlmutter der See. Die Schiffe. Ich öffnete die Augen und die gleiche Finsternis brütete um mich. Die gleiche unergründliche schwarze Ewigkeit, die meine Gedanken nicht fassen konnte. Womit waren sie noch zu vergleichen? Ich machte die verzweifelten Anstrengungen, ein Wort zu finden, das schwarz genug wäre, diese Finsternis zu bezeichnen. Ein Wort, das so grausam schwarz, dass es meinen Mund schwärzen musste, wenn ich es aussprach. Herrgott, wie dunkel war es doch. Und wieder beginne ich an den Hafen zu denken, an die Schiffe, diese schwarzen Ungeheuer, die dort lagen und auf mich warteten. Sie wollten mich an sich saugen und mich festhalten. Ich stoßte einen heiseren Angstschrei aus und klammere mich fest an das Bett. Ich hatte eine gefährliche Reise gemacht, war wie ein Bündel durch die Luft herabgesaust. Wie erlöst ich mir doch vorkam, als ich mit der Hand gegen die harte Pritsche schlug. So ist es, wenn man stirbt, sagte ich mir. Nun musst du sterben. Und ich lag eine kleine Weile da und dachte darüber nach, dass ich nun sterben sollte. Da richte ich mich im Bette auf und frage streng, wer sagte, dass ich sterben soll? Habe ich das Wort gefunden? Dann ist es auch mein Recht, selbst zu bestimmen, was es bedeuten soll. Mein Wahnsinn war ein Delirium der Schwäche und der Erschöpfung, aber ich war nicht bewusstlos. Und der Gedanke, dass ich wahnsinnig geworden sei, fuhr mir mit einem Schlag durch das Gehirn. Vor Schrecken ergriffen fahre ich aus dem Bett, ich taumle zur Türe hin, die ich zu öffnen versuche, werfe mich ein paar Mal dagegen, um sie zu sprengen, stoße meinen Kopf gegen die Wand, jammere laut, beiße mich in die Finger, weine und fluche. Alles war ruhig. Meine eigene Stimme nur wurde von den Mauern zurückgeworfen. Außerstande länger in der Zelle umherzutoben, war ich zu Boden gefallen. Da erspähe ich hoch oben mitten vor meinen Augen ein graues Viereck in der Wand, einen Schimmer von Weiß, eine Ahnung. Es war das Tageslicht. Oh, wie köstlich atmete ich auf. Ich warf mich flach auf den Boden und weinte vor Freude über diesen gesegneten Schimmer des Lichts, schluchzte vor Dankbarkeit, küsste in die Luft gegen das Fenster und betrug mich wie ein Verrückter. Und auch in diesem Augenblick war ich mir bewusst, was ich tat. Aller Missmut war mit einem Male fort, alle Verzweiflung und aller Schmerz hatte aufgehört. Ich hatte in diesem Augenblick keinen unerfüllten Wunsch, soweit meine Gedanken reichten. Ich setzte mich aufrecht auf den Boden, faltete die Hände und wartete geduldig auf den Anbruch des Tages. Durch ein paar Schläge an meiner Türe wurde ich geweckt. In aller Hast sprang ich auf und zog mich eiligst an. Meine Kleider waren noch von gestern Abend durchnässt. »Sie müssen sich unten bei dem Wachhabenden melden«, sagte der Polizist. Ich kam unten in einen großen Raum, in dem 30 oder 40 Menschen saßen, alle obdachlos. Und einer nach dem anderen wurden sie aus dem Protokoll aufgerufen. Einer nach dem anderen bekam man seine Karte auf ein Essen. Und ich stand da und sah diese Karten an und wünschte mir eine. Andreas Tangen, Journalist. Ich trat vor und verbeugte mich. Aber Bester, wie sind denn Sie hierher gekommen? Ich erklärte den ganzen Zusammenhang, gab die gleiche Geschichte wie gestern wieder zum Besten, log mit offenen Augen und ohne zu zwinkern, log mit Aufrichtigkeit. Leider ein wenig zu lang ausgewesen in einem Café, den Torschlüssel verloren. Ja, ja, sagte er und lächelte, so geht es. Haben Sie denn gut geschlafen? Wie ein Staatsrat, antwortete ich, wie ein Staatsrat. Das freut mich, sagte er und erhob sich. Guten Morgen. Und ich ging. Eine Karte auch für mich. Seit 3 langen Tagen und Nächten habe ich nichts gegessen. Ein Brot, aber niemand bot mir eine Karte an. Und ich wagte nicht, eine zu verlangen. Das hätte augenblicklich Misstrauen erweckt. Man würde mich wegen falscher Angaben verhaften. Erhobenen Hauptes mit der Haltung eines Millionärs, die Hände in meine Rockaufschläge gesteckt, schritt ich aus dem Rathaus. Wohin sollte ich gehen? Ohne es zu wissen, war ich auf dem Weg nach Hause. Mich hungerte stark und ich fand auf der Straße einen Holzspan, auf den ich kauen konnte. Das half, dass ich daran nicht früher gedacht hatte. Das Tor war offen. Jens, der Stallknecht, wünschte mir wie gewöhnlich guten Morgen. Feines Wetter, sagte er. Ja, antwortete ich. Konnte ich ihn wohl bitten, mir eine Krone zu leihen? Er tat es gewiss gerne, wenn es ihm möglich war. Ich hatte außerdem einmal einen Brief für ihn geschrieben. Er stand da und schluckte an etwas, das er sagen wollte. Feines Wetter. Ja. Ich soll heute meine Wirtin bezahlen. Sie könnten wohl nicht so freundlich sein und mir 5 Kronen leihen. Wie? Nein, das kann ich wirklich nicht, Jens, antwortete ich. Nicht jetzt, vielleicht später. Und ich schwankte die Treppe zu meinem Zimmer hinauf. Hier warf ich mich auf mein Bett und lachte. Welches Schweineglück, dass er mir zuvor gekommen war. Meine Ehre war gerettet. Und der Gedanke an diese 5 Kronen machte mich immer lauter und lauter lachen. 5 Kronen. Ja, dazu war ich der rechte Mann. Meine Lustigkeit stieg. Kellner, ein Beefsteak, rasch! Zum Tisch gewandt, diesem gebrechlichen Tisch, den ich mit den Knien stützen musste, wenn ich schrieb, verbeugte ich mich tief und fragte, befehlen Sie vielleicht ein Glas Wein, nicht? Mein Name ist Tangen, Staatsrat Tangen. Leider bin ich ein wenig zu lang ausgewesen. Der Torschlüssel... Und zügellos laufen meine Gedanken wieder auf allen Wegen davon. Und ich konnte noch nichts dagegen machen. Es war, als läge ich wach und spräche im Schlaf. Mein Kopf war leicht, ohne Schmerz und ohne Druck. Und mein Gemüt war ohne Wolken. Ich segelte dahin und leistete keinen Widerstand. Herein, ja, nur herein. Wie Sie sehen, alles von Rubin. Hülayali. Hülayali, wie heftig sie atmet. Küss mich, Geliebte, mehr, mehr. Deine Arme sind wie Bernstein, dein Mund flammt. Kellner, ich habe ein Beefsteak bestellt. Die Sonne schien durch mein Fenster herein. Ich saß da und sog an meinem Holzspan, aufgeräumt, froh wie ein Kind. Ständig hatte ich nach dem Manuskript gefühlt, es war da. Rasch setzte ich meinen Hut auf, raffe das Manuskript zusammen und eile die Treppe hinunter. Beim Rathaus angekommen sehe ich, dass es 4 Uhr vorbei ist und ich gehe sofort in die Redaktion hinauf. Aber das Büro ist geschlossen. Ich schleiche über die Treppe hinunter, ängstlich wie ein Dieb und bleibe ratlos vor dem Tor draußen stehen. Was soll ich tun? Ich lehne mich an die Wand. Wenn ich nun die Knöpfe von meinem Rock abtrennte, was würde ich für sie bekommen? Die Hoffnung, ich könnte diese 5 Knöpfe verkaufen, belebte mich sofort. Meine Freude nahm überhand und ich fing gleich an, die Knöpfe einem nach den anderen abzutrennen. Da kommt jemand die Treppe herunter. Augenblicklich bin ich wieder in der Wirklichkeit. Ich erkenne den Mann die Schere genannt und stecke die Knöpfe eiligst in die Tasche. Er will vorbei, beantwortet nicht einmal meinen Gruß. Ich stelle ihn und frage nach dem Redakteur. »Ist nicht da? Sie!« »Sie lügen«, sagte ich. Und mit einer Frechheit, die mich selbst erstaunt, fuhr ich fort. »Ich muss mit ihm sprechen. Es ist eine notwendige Sache. Ich kann ihm etwas von Stiftsgard mitteilen.« »Ja, können Sie denn das nicht mir sagen?« »Ihnen«, sagte ich und maß die Schere mit den Augen. Dies half. Sofort ging er mit mir wieder hinauf, öffnete die Türe. Nun saß mir das Herz im Halse. Ich biss die Zähne zusammen, um mir Mut zu machen, klopfte an und trat in das Privatkontor des Redakteurs. »Guten Tag. Ach, Sie sind es«, sagte er freundlich. »Setzen Sie sich bitte.« Hätte er mir augenblicklich die Türe gewiesen, wäre es mir lieber gewesen. Ich fühlte die Tränen und sagte, »Ich bitte um Entschuldigung.« »Setzen Sie sich«, wiederholte er. Und ich setzte mich und erklärte, dass ich wieder einen Artikel habe und dass es mir sehr am Herzen läge, ihn in seinem Blatt erscheinen zu lassen. Ich hätte mir solche Mühe damit gegeben. Er habe mich so viel Anstrengung gekostet. »Ich werde ihn lesen«, sagte er und nahm ihn. »Anstrengung kostet Sie gewiss alles, was Sie schreiben, aber Sie sind eben zu heftig. Wenn Sie nur ein wenig besonnener wären, zu viel Fieber. Ich werde ihn aber lesen.« Und er wandte sich wieder an seinem Tisch. Da saß ich. Wagte ich ihn, um eine Krone zu bitten, ihm zu erklären, weshalb alles Fieber war? »War es sonst noch etwas?«, fragte er. »Nein«, sagte ich und machte meine Stimme fest. »Wann darf ich wieder vorsprechen?« »Ach, wenn Sie einmal vorbeikommen«, antwortete er, »in ein paar Tagen oder so.« Ich konnte meine Bitte nicht über die Lippen bringen. Die Freundlichkeit dieses Mannes schien ohne Grenzen, und ich wollte sie zu achten wissen, lieber zu Tode hungern, und ich ging. Nicht einmal, als ich draußen stand und wieder einen Hungeranfall fühlte, bereute ich es. Ich nahm den Hobelspan aus der Tasche und steckte ihn in den Mund. Das half wieder. »Nun musst du wirklich zum Pfarrer Levison hinausgehen.« Und ich ging. An der Türe des Pfarrers las ich »Sprechstunde von 12 bis 5.« »Jetzt keinen Unsinn«, sagte ich. »Nun machen wir ernst damit. So, hinunter mit dem Kopf. Noch ein wenig«, und ich läutete an der Privatwohnung. »Kann ich den Herrn Pastor sprechen?«, sagte ich zu dem Mädchen. Aber es war mir unmöglich, Gottes Namen einzuflechten. »Er ist ausgegangen«, antwortete sie. »Ausgegangen.« Ausgegangen, das zerstörte meinen ganzen Plan. Jetzt stand ich wieder da. »War es etwas Besonderes?«, fragte das Mädchen. »Durchaus nicht.« Da stand ich und da stand sie. Mit Absicht streckte ich die Brust heraus, um sie auf die Stecknadel, die meinen Rock zusammenhielt, aufmerksam zu machen. Ich bat sie mit den Augen doch zu sehen, wozu ich gekommen war, aber die arme Haut verstand nichts. Ich begab mich auf den Rückweg. Ich hatte meine Stunde zu spät angeklopft. Die Stunde der Gnade war vorbei. Herrgott, wie schwarz es nunmehr für mich aussah. Ich weinte nicht, ich war zu müde. Was hatte ich eigentlich erhofft? Den ganzen Tag war ich um meiner Krone willen herumgelaufen, die mich doch nur um einige Stunden länger am Leben hätte erhalten können. War es im Grund nicht gleichgültig, ob das Unumgängliche einen Tag früher oder später geschah? Nun sollte ich sterben. Es war die Zeit des Herbstes und alles war in Winterschlaf gefallen. Ich wollte ein paar Briefe schreiben, alles fertig haben, mich bereit machen. Ich wollte mich sorgfältig waschen und mein Bett schön ordnen. Meinen Kopf wollte ich auf die paar Bogen weißen Schreibpapiers legen, das sauberste, das ich noch besaß. Ich ging ganz ruhig und bedachtsam, sah aus, als grüble ich über alles Mögliche. Da steckte eine Dirne den Kopf aus einem Fenster und das Mädchen kam auf die Straße. »Ah, wie steht's mit dir, Alter?« »Wie, bist du krank?« »Mein Gott, stell mir bei, welch ein Gesicht!« Und das Mädchen zog sich eiligst zurück. Plötzlich blieb ich stehen. Was war mit meinem Gesicht los? Ich fühlte mit der Hand über die Wangen. Mager, natürlich war ich mager. Die Wangen waren wie zwei Schalen mit dem Boden nach innen. Herrgott! Ich fühlte noch einmal diese Raserei in mir, ihr letztes Aufflackern. Sogar die Straßen, die ihnen baten, Gott, sie von meinem Anblick zu befreien. Ich grub die Nägel tief in meine Handflächen, zerbiss im Wahnsinn meine Zunge. Und ich lachte jedes Mal rasend, wenn es weh tat. Ich schleppte mich durch ein Stadtviertel nach dem anderen. Hier und da rastete ich auf einer Treppe. Jetzt zählen wir 100 Schritte, sagte ich. Und dann versuchen wir wieder unser Glück. Einmal wird doch ein Rad werden. An den folgenden Abenden, gegen 8 Uhr, wenn das Gas schon angezündet war, geschah mir regelmäßig Folgendes. So oft ich aus dem Torweg herauskomme, steht ihm eine schwarz gekleidete Dame an dem Laternenpfahl vor dem Tor und wendet mir das Gesicht zu, folgt mir mit den Augen, wenn ich an ihr vorbeikomme. Ich beobachte, dass sie beständig dasselbe Kleid anhat, den gleichen dichten Schleier, der ihr Gesicht verbirgt und über ihre Brust herunterfällt, und dass sie einen kleinen Schirm mit einem Elfenbeinring am Griff in der Hand trägt. Mein nervöses Gehirn streckt gleich seine Fühlhörner aus. Und mir kam sofort der unsinnige Gedanke, dass ihre Besuche mir galten. Ich war zuletzt fast im Begriffe, sie anzusprechen, sie zu fragen, ob sie jemanden suche. Ob ich sie heimbegleiten, sie in den dunklen Straßen beschützen solle. Aber ich hatte eine unbestimmte Furcht davor, dass es vielleicht Geld kosten könnte, ein Glas Wein, eine Wagenfahrt. Ich hatte nicht einmal den Mut, sie ein wenig forschend anzusehen, wenn ich vorbeiging. Der Hunger hauste ja bei mir. Ich gehe durch die Straßen und denke darüber nach, wie ich es anstellen könnte, mich aufrecht zu halten. Wenn ich nur eine Kerze besäße, würde ich versuchen, bis in die Nacht hinein einen neuen Artikel zu schreiben. Vielleicht war es nicht unmöglich, dass mir im Laufe des Abends etwas einfiele. Mein Kopf war wieder klar geworden. Nicht einmal den Hunger fühlte ich mehr. Vielleicht gelang es mir einstweilen, auf Kredit eine Kerze zu bekommen, wenn ich in den Kramladen ging und meine Lage erklärte. Ich war gut bekannt da unten. Am Ladentisch steht eine Frau und macht Einkäufe. Der Gehilfe, der mich kennt und weiß, was ich gewöhnlich kaufe, verlässt die Frau und packt ohne weiteres ein Brot in eine Zeitung und legt es vor mich hin. Nein, ich wollte heute Abend eigentlich eine Kerze, sage ich. Ich sage das sehr leise und demütig, um ihn nicht ärgerlich zu machen und mir nicht die Aussicht auf die Kerze zu verspielen. Meine Antwort kam ihm unerwartet. Es war das erste Mal, dass ich etwas anderes als Brot von ihm verlangt hatte. Ja, dann müssen Sie ein wenig warten, sagt er und wendet sich wieder zu der Frau. Sie erhält ihre Sachen, bezahlt mit einem 5-Kronen-Schein, auf den sie herausbekommt und geht. Nun sind der Gehilfe und ich allein. Ja, Sie wollen also eine Kerze, und er reißt ein Paket Kerzen auf, nimmt eine für mich heraus. Er sieht mich an, ich sehe ihn an. Ich kann meine Bitte nicht über die Lippen bringen. Ach richtig, Sie haben ja bezahlt, sagt er plötzlich. Er sagt einfach, dass ich bezahlt hatte. Ich hörte jedes Wort. Und er beginnt das Silbergeld aus der Kasse herauszuzählen, Krone um Krone, blankes, fettes Geld. Er gibt mir auf 5 Kronen heraus, auf die 5 Kronen der Frau. Bitteschön, sagte er. Nun stehe ich da und sehe dieses Geld eine Sekunde lang an. Ich empfinde, dass irgendetwas nicht in Ordnung ist. Ich überlege nicht, denke an gar nichts, falle nur in Erstaunen über all diesen Reichtum, der vor meinen Augen daliegt und leuchtet. Und mechanisch streiche ich das Geld zusammen. Ich bleibe vor dem Ladentisch stehen, dumm vor Verwunderung. Mache dann einen Schritt gegen die Tür und bleibe wieder stehen. Ich richte meinen Blick auf einen bestimmten Punkt an der Wand. Dort hängt eine kleine Glocke an einem Lederhalsband und darunter ein Bündel Schnüre. Und ich stehe da und starre diese Sachen an. Der Gehilfe glaubt, ich will ein Gespräch anfangen, da ich mir so viel Zeit lasse. Es sieht aus, als wolle es nun Winter werden. Ja. Antworte ich, es sieht so aus, als wollte es nun Winter werden. Es sieht so aus. Und kurz darauf füge ich hinzu, oh ja, es ist nicht zu früh. Aber es sieht wirklich so aus, ja. Es ist übrigens wirklich nicht zu früh. Ich hörte mich dieses Gefasel sagen, fasste aber jedes Wort, das ich sagte, so auf, als käme es von einer anderen Person. Ja, finden Sie das eigentlich, sagte der Gehilfe. Ich steckte die Hand mit dem Geld in die Tasche, griff nach der Klinke und ging. Ich hörte, dass ich gute Nacht wünschte und dass der Gehilfe antwortete. Als ich ein paar Schritte von der Treppe weggegangen war, hörte ich, dass die Ladentür aufgerissen wurde, der Gehilfe mir nachrief. Ohne Erstaunen wandte ich mich um, ohne eine Spur von Angst. Ich fasste nur die Münzen in der Hand zusammen und bereitete mich darauf vor, sie zurückzugeben. »Bitte, Sie haben Ihre Kerze vergessen«, sagte der Gehilfe. »Oh, danke«, antworte ich ruhig, »danke, danke schön.« Mein erster vernünftiger Gedanke galt dem Geld. Ich ging zu einem Laternenpfahl und überzähle es von Neuem, wege es in der Hand und lächle. So war mir also herrlich geholfen, wunderbar geholfen, für lange, lange Zeit. Ich steckte die Hand mit dem Geld wieder in die Tasche und ging. Vor einem Speisekeller in der Storgasse überlegte ich kalt und ruhig, ob ich mich erdreisten sollte, sogleich eine kleine Mahlzeit zu genießen. Die Versuchung war zu stark. Ich trat ein. »Ein Beefsteak«, sagte ich. »Ein Beefsteak«, rief die Kellnerin durch die Luke. Meine erste eigentliche Unehrlichkeit war begangen. Mein erster Diebstahl. Mein erster kleiner, großer Fall. Und wenn auch, daran war nichts zu ändern. Übrigens stand es mir frei, es mit dem Krämer wieder zu ordnen, späterhin, wenn ich bessere Gelegenheit dazu hatte. Es brauchte nicht weiter abwärts mit mir zu gehen. Außerdem hatte ich mich nicht verpflichtet, ehrlicher zu leben als alle anderen Menschen. Das war keine Abmachung. Glauben Sie, dass das Beefsteak bald fertig ist? Ja, gleich. Die Kellnerin öffnet die Luke und sieht in die Küche hinein. Aber wenn nun die Sache eines Tages aufkäme, wenn der Gehilfe Misstrauen fasste, über den Vorgang mit dem Brot nachzudenken begann, über die 5 Kronen, auf die die Frau herausbekommen hatte. Es war nicht unmöglich, dass er eines Tages darauf kommen würde. Vielleicht das nächste Mal, wenn ich hineinging. Naja, Herrgott. »Bitte schön«, sagte die Kellnerin freundlich und stellte das Beefsteak auf den Tisch. »Aber wollen Sie nicht lieber in ein anderes Zimmer gehen? Hier ist es so dunkel.« »Nein, danke, lassen Sie mich nur hier bleiben«, antworte ich. »Ihre Freundlichkeit macht mich mit einem Mal bewegt. Ich bezahle das Beefsteak sofort, gebe aufs Geratewohl, was ich in der Tasche zwischen die Finger bekomme, und drücke ihr die Hand zu, sie lächelt. Und ich sage im Scherz, mit nassen Augen, für den Rest kaufen Sie sich ein Haus.« Ich begann zu essen, wurde immer gieriger und schluckte große Stücke hinunter, ohne sie zu kauen. Wie ein Menschenfresser riss ich an dem Fleisch. Als ich fertig war, ging ich sofort zur Tür. Ich fühlte bereits Würgen. Ich konnte das Essen nicht lange bei mir behalten. Ich wurde verbittert, ging durch die Straße und weinte, fluchte den grausamen Mächten, die mich so verfolgten. Nun geschah etwas Seltsames. Vor meinem Tor, an den Laternenpfahl gelehnt, mitten im Licht steht eine Gestalt. Es ist wieder die schwarz gekleidete Dame, die gleiche schwarz gekleidete Dame wie an den früheren Abenden. Es konnte kein Irrtum sein, sie war zum 4. Mal an dieselbe Stelle gekommen. Sie steht vollkommen unbeweglich. Ich finde dies so sonderbar, dass ich unwillkürlich meine Schritte verlangsame. In diesem Augenblick habe ich meine Gedanken ganz in Ordnung, aber ich bin sehr erregt. Meine Nerven sind durch die letzte Mahlzeit gereizt. Mir kommt ein Einfall. Ohne mir darüber Rechenschaft zu geben, gehe ich bis dicht an die Dame heran, sehe ins Gesicht und grüße sie. »Guten Abend, Fräulein.« »Guten Abend«, antwortete sie. »Suchen Sie jemand?« »Ich suche niemand, ich stehe nur hier.« »So, so, Sie stehen nur hier.« »Ich stehe hier Abend für Abend, nur meiner Laune willen.« Das war ein wenig sonderbar. Ich geriet immer mehr in Verwirrung über die Dame. Dann beschloss ich, dreist zu sein. Ich klapperte mit meinen Münzen ein wenig in der Tasche herum und lud sie ohne weiteres zu einem Glas Wein ein, irgendwohin, in Anbetracht des Winters, der gekommen sei. Es brauchte nicht lange zu dauern. Aber das wolle sie wohl nicht. Oh nein, danke, das ginge nicht gut. Nein, das könne sie nicht tun. Aber wenn ich so freundlich sein und sie ein Stück weit begleiten wollte, der Heimweg sei sehr dunkel. Wir setzten uns in Bewegung. Ein eigentümliches, schönes Gefühl ergriff mich. Das Bewusstsein, in der Nähe eines jungen Mädchens zu sein. Ich ging neben ihr her und sah sie während des ganzen Weges an. Das Parfum in ihrem Haar, die Wärme, die ihr Körper ausströmte, dieser Frauenduft, dieser süße Hauch. So oft sie mir das Gesicht zuwandte, alles strömte auf mich ein, drängte sich unbändig in alle meine Sinne. Ich hielt es nicht mehr länger aus, berührte sie mit meiner Hand und lächelte albern. Ich fühlte mein Herz schlagen. »Wie seltsam Sie sind«, sagte ich. »Wieso denn?« »Ja, zunächst hätte sie einfach die Gewohnheit, Abend für Abend vor einem Tor zu stehen, nur weil es ihr so einfiele. Sie können doch ihre Gründe dafür haben. Sie liebe es übrigens, lange in die Nacht hinein aufzubleiben. Ob ich es liebe, vor 12 Uhr zu Bett zu gehen? Ich? Wenn es etwas in der Welt gäbe, das ich hasste, so war es, mich vor 12 Uhr nachts zu Bett zu legen. Ja, sehen Sie. Da machte sie also an den Abenden, an denen sie nichts zu versäumen hatte, diesen Spaziergang. Sie wohne oben am St. Olafsplatz. Ülajale. Wie bitte? Ich sagte nur Ülajale. Kurz und gut, fahren Sie fort. Sie wohne oben am St. Olafsplatz, ziemlich einsam, zusammen mit ihrer Mutter, mit der man nicht sprechen könne, weil sie taub sei. War das so sonderbar, dass sie gerne ein wenig ausgehen wollte? Nein, durchaus nicht. Na ja, was dann? Ich konnte ihre Stimme anhören, dass sie lächelte. Ob sie nicht eine Schwester habe? Doch, eine ältere Schwester, woher ich das übrigens wüsste. Aber sie sei nach Hamburg gereist. Kürzlich? Ja, vor ungefähr 5 Wochen. Woher ich wisse, dass sie eine Schwester habe? Ich weiß es durchaus nicht, ich fragte nur. Gott, frieren Sie nicht ohne Überrock, sagte sie plötzlich und sieht mich an. Sollte ich ihr erzählen, warum ich keinen Überrock hatte? Ihr meine Lage offenbaren und sie von vornherein verscheuchen? Es war doch so herrlich, hier an ihrer Seite zu gehen und sie noch eine kleine Weile in Unwissenheit zu lassen. Ich log, ich antwortete, nein, ich friere nicht. Ich begriff dieses Menschenkind nicht, das ein Vergnügen darin finden konnte, sich durch die ganze Karl-Johann-Straße von einem halbnackten Bettler begleiten zu lassen. Was in Gottes Namen dachte sie sich wohl? Weshalb wandte sie mir nicht den Rücken und ließ mich zum Teufel gehen? Ich wurde verzweifelt. Meine Hoffnungslosigkeit führte mich zum Äußersten. Ich sagte, Sie sollten eigentlich nicht mit mir zusammengehen, Fräulein. Ich beschäme sie vor allen Leuten schon allein durch meinen Anzug. Ja, das ist wirklich wahr. Ich meine das so. Sie stutzt. Sie sieht schnell zu mir auf und schweigt. Darauf sagt sie, Herrgott auch. Mehr sagt sie nicht. Wir schwenkten in die Universitätsstraße ein und sahen bereits die Lichter auf dem St. Olafsplatz. Da ging sie wieder langsamer. »Ich möchte nicht indiskret sein«, fange ich wieder an. »Aber wollen Sie mir nicht Ihren Namen sagen, bevor wir uns trennen? Und wollen Sie nicht für einen Augenblick nur den Schleier abnehmen, damit ich Sie sehen kann? Ich wäre so dankbar.« »Sie haben mich doch schon früher gesehen«, antwortete sie. »Ülajali«, sage ich wieder. Sie haben mich einen halben Tag lang verfolgt bis nach Hause. Fräulein, Sie verlieren Ihr Buch. Waren Sie damals betrunken? Wieder hörte ich, dass sie lächelte. Ja, sagte ich, leider, ich war damals betrunken. Das war hässlich von Ihnen, zerknirscht gab ich zu, dass das hässlich von mir gewesen sei. Wir waren zum Springbrunnen gekommen. Wir bleiben stehen, sehen zu den vielen erleuchteten Fenstern in Nummer 2 empor. Nun dürfen Sie nicht mehr weiter mitgehen, sagte sie. Danke für heute Abend. Ich beugte den Kopf, wagte nichts zu sagen. Ich nahm meinen Hut ab und stand barhäuptig da. Ob sie mir wohl die Hand reichen würde? Warum bitten Sie mich nicht, ein Stück weit mit Ihnen zurückzugehen, sagte sie scherzhaft. Aber sie sieht auf ihre Schuhspitzen nieder. Herrgott, wenn Sie das täten! Ja, aber nur ein kleines Stück. Und wir kehrten um. Ich war äußerst verwirrt, wusste nicht, wie ich gehen oder stehen sollte. Dieses Geschöpf stülpte mein ganzes Inneres um. Ich war hingerissen, wunderbar froh. Mir war, als ging ich vor Glück herrlich zugrunde. Wir begannen zu lachen und zu scherzen, sprachen die ganze Zeit und unaufhörlich. Ich wusste nicht, was ich sagte. Ich war froh. Sie erzählte, dass sie mich schon früher mal gesehen habe im Theater. Es sei lange her. Es seien 3 Kameraden dabei gewesen und ich hätte mich wie ein Verrückter betragen. Ich sei sicher auch damals betrunken gewesen, leider. Weshalb sie das glaubte. Doch, ich hätte so gelacht. So, oh ja, damals lachte ich viel. Aber jetzt nicht mehr? Oh doch, jetzt auch. Es sei so herrlich auf der Welt. Wir kamen zur Karl-Johann-Straße. Sie sagte, nun gehen wir nicht mehr weiter. Und wir kehrten um und gingen wieder die Universitätsstraße hinauf. Als wir wieder zum Springbrunnen kamen, verlangsamte ich meine Schritte ein wenig. Ich wusste, dass ich nicht weiter mitgehen durfte. Gleich darauf aber meinte sie, dass ich gut bis zum Tor mitgehen könnte, sei doch nichts Schlimmes dabei, nicht? Nein, sagte ich. Aber als wir am Tor standen, drang mein ganzes Elend wieder auf mich ein. Wie konnte man auch den Mut aufrechterhalten, wenn man so zusammengebrochen war? Hier stand ich vor einer jungen Dame, schmutzig, zerrissen, von Hunger entstellt, ungewaschen, nur halb bekleidet. Es war, um in die Erde zu sinken. Ich machte mich klein, duckte mich unwillkürlich nieder und sagte, darf ich sie nun nie mehr wiedersehen? Ich wagte nicht zu hoffen, dass ich die Erlaubnis bekommen würde, sie wiederzutreffen. Ich wünschte beinahe ein scharfes Nein, das mich gleichgültig hätte machen können. Doch, sagte sie. Wann? Ich weiß nicht. Wollen Sie nicht so lieb sein und den Schleier nur einen einzigen Augenblick abnehmen, damit ich sehen kann, mit wem ich gesprochen habe? Nur einen Augenblick. Sie können mich am Dienstagabend hier draußen treffen, sagte sie. Wollen Sie? Ja, Liebe, wenn ich darf. Um 8 Uhr? Gut. Ich strich mit meiner Hand an ihrem Mantel hinunter, bürstete den Schnee ab, um einen Vorwand zu haben, sie zu berühren. Sie dürfen nicht allzu schlecht von mir denken, sagte sie. Sie lächelte wieder. Oh nein. Plötzlich machte sie eine entschlossene Bewegung und zog den Schleier über die Stirn hinauf. Wir standen da und sahen einander eine Sekunde lang an. Ülayali. Sie streckte sich empor, schlang die Arme um meinen Hals und küsste mich mitten auf den Mund. Und augenblicklich entwand sie sich meinen Händen, rief Gute Nacht, atemlos, flüsternd, wandte sich um und lief, ohne mehr zu sagen, die Treppe hinauf. Das Tor fiel zu. Am nächsten Tag schneite es stärker. Ein schwerer, mit Regen vermischter Schnee fiel in großen blauen Flocken. Das Wetter war rau und eisig. Ich war spät aufgewacht, im Kopf seltsam betäubt von den Gemütsbewegungen des gestrigen Abends, im Herzen berauscht von der schönen Begegnung mit Ülayali. Der Gedanke an das Abenteuer des Abends überwältigte mich, machte mich beinahe verstört. Wie wenn sie sich nun am Dienstag nicht einfände? Wie wenn sie nachzudenken beginne und Misstrauen fasste? Misstrauen gegen was? Meine Gedanken wurden mit einem Schlag lebendig und begannen mit dem Geld zu spielen. Ich wurde ängstlich, tödlich erschrocken über mich selbst. Der Diebstahl stürmte mit allen seinen Kleinigkeiten über mich ein. Wie in aller Welt konnte man beweisen, dass ich gestohlen hatte? Außerdem wagte der Ladenbursche gar nicht Alarm zu schlagen. Aber dieses Geld in meiner Tasche beschwerte mich trotzdem und ließ mich nicht in Frieden. Ich fing an, mich selbst zu prüfen und fand auf das Klarste heraus, dass ich früher glücklicher gewesen war damals, als ich in aller Ehrlichkeit litt. Und Ülayali? Hatte ich nicht auch sie mit meinen sündigen Händen herabgezogen? Ich stand plötzlich auf und ging zu der Kuchenfrau bei der Elefantenbrücke. Nun konnte ich mich von der Schande befreien. Es war noch lange nicht zu spät. Unterwegs hielt ich das Geld in der Bereitschaft, hielt jeden Öhr in der Hand. Ich beugte mich zu dem Tisch der Frau hinunter, als ob ich etwas kaufen wollte, und drückte ihr ohne weiteres die Münzen hastig in die Hand. Ich sagte kein Wort und ging gleich wieder. Wie wunderbar schmeckte es, ein ehrlicher Mensch zu sein. Macht mir das nur nach. Ich hatte eine alte, arme Kuchenfrau erfreut. Heute Abend sollten ihre Kinder nicht hungrig zu Bett gehen. Ich fand, dass ich mich ausgezeichnet betragen hatte. Gott sei Dank, das Geld war ich los. Aber ich wollte alles endgültig bereinigen. Mit jedem Schritt, mit dem ich mich dem Kramladen näherte, hatte ich halb unbewusst das Gefühl, ich gehe einer Gefahr entgegen. Aber ich hielt an meinem Vorsatz fest. Ich wollte mich ausliefern. Der Gehilfe und ich stehen uns wieder gegenüber, allein. »Na«, sagte er, »das ist ein schreckliches Wetter. Ich bin nicht hergekommen, um mit Ihnen über das Wetter zu sprechen.« Diese Heftigkeit verblüffte ihn. Sein kleiner Grämergeist versagt. Es war ihm gar nicht aufgefallen, dass ich ihn um 5 Kronen geprellt hatte. »Wissen Sie denn nicht, dass ich Sie betrogen habe?« Aber der arme Kerl ahnt nichts. Ich erklärte ihm Punkt für Punkt, wie das Ganze zugegangen war, zeigte ihm, wo ich stand und wo er stand, wo das Geld gelegen hatte, wie ich es in meine Hand eingesammelt und die Hand darum zusammengeschlossen hatte. Und er versteht alles, unternimmt aber trotzdem nichts. Er wendet sich hierhin und dorthin, horcht nach Fußtritten im Nebenzimmer, macht mir Zeichen, um mich zum leiseren Sprechen zu bewegen und sagt zum Schluss: »Das war recht schäbig von Ihnen. Was taten Sie denn damit?« »Ich hätte es einer alten, armen Frau gegeben, jeden Öhr, dass er es nur wisse. Solch ein Mensch sei ich. Ich vergesse die Armen nicht.« Er denkt eine kleine Weile darüber nach. Endlich sagt er: »Hätten Sie das Geld nicht besser zurückgeben müssen?« »Nein, hören Sie«, antworte ich frech. »Ich wollte Ihnen keine Unannehmlichkeiten bereiten, ich wollte Sie schonen. Das ist der Dank, den man für seinen Edelmut hat. Nun stehe ich hier und erkläre Ihnen das Ganze, und Sie schämen sich nicht wie ein Hund? Ich wasche meine Hände in Unschuld. Im Übrigen soll Sie der Teufel holen, leben Sie wohl.« Ich schlug die Tür hart hinter mir zu und wanderte nach Hause. Aber als ich in mein Zimmer kam, verlor ich augenblicklich meine Hochnäsigkeit. Ich bereute meinen Überfall auf den armen Ladengehilfen. Er war natürlich in der tödlichsten Angst um seine Stellung gewesen und hatte nicht gewagt, wegen dieser 5 Kronen, die das Geschäft verloren hatte, viel Aufhebens zu machen. Und ich hatte seine Furcht ausgenützt, hatte ihn mit lauter Rede gepeinigt. Welch eine Niedertracht von mir! Da erinnerte ich mich mit einem Male Ülayalis, dass ich sie den ganzen Abend über so vollständig vergessen hatte. Und das Licht dringt wieder ganz schwach in mein Gemüt, ein kleiner Sonnenstrahl, der mich so wohltuend wärmt. Und es kommt noch mehr Sonne, ein mildes, feines Seidenlicht, das mich betäubend, herrlich streift. Und die Sonne wird stärker und stärker, brennt scharf auf meinen Schläfen, kocht schwer und glühend in meinem ausgezehrten Gehirn Und zuletzt flammt ein wahnwitziger Strahlenhaufen vor meinen Augen, Himmel und Erde entzündet, Menschen und Tiere aus Feuer, Berge aus Feuer, Teufel aus Feuer, ein Abgrund, eine Wüste, eine Welt in Brand, ein rauschender jüngster Tag. Und ich sah und hörte nichts mehr. Ich erwachte am nächsten Tag in Schweiß gebadet, feucht am ganzen Körper. Das Fieber hatte mich gewaltig erfasst. Ich sah mich mit Erstaunen um, fühlte mein Wesen vollständig vertauscht, kannte mich gar nicht wieder. Ich tastete Arme und Beine ab, fiel in Erstaunen darüber, dass das Fenster in dieser und nicht in der entgegengesetzten Wand war, und hörte das Stampfen der Pferde unten im Hof, als käme es von oben. Mir war ziemlich übel. Als es gegen das Ende des Nachmittags ging und bereits ein wenig zu dämmern begonnen hatte, stand ich vom Bett auf und machte mir im Zimmer zu schaffen. Ich tat kleine vorsichtige Schritte, versuchte mich im Gleichgewicht zu halten und schonte meine Füße so viel wie möglich. Ich litt nicht sehr, war auch eigentlich nicht traurig. Es kam mir nicht in den Sinn, dass irgendetwas anders sein könnte, als es war. Dann ging ich aus. Ich war nicht krank, nur matt. Ich begann zu schwitzen. Ich wollte zum Stortorf gehen und dort ein wenig ausruhen. Der Weg war lang und beschwerlich. Der Schweiß rann mir in die Augen, benetzte meine Brille und machte mich blind. Ich merkte nicht, wo ich stand, dachte nicht darüber nach. Der Lärm um mich her war fürchterlich. Plötzlich ertönt ein Ruf, ein kalter, scharfer Warnungsruf. Ich höre diesen Ruf, mache einen Schritt, so schnell meine schlechten Beine sich bewegen können. Ein Ungeheuer von einem Brotwagen fährt dicht an mir vorbei. Ich hätte vielleicht etwas flinker sein können, ein ganz klein wenig flinker, wenn ich mich angestrengt hätte. Nun war nichts mehr zu machen. Mein einer Fuß tat mir weh, ein paar Zehen waren zerquetscht worden. Ich fühlte, wie sie sich im Schuh gleichsam zusammenkrümmten. Ich ging so schnell ich konnte zu einer Bank. Diese vielen Menschen, die um mich her stehen blieben und mich anglotzten, störten mich. Eigentlich war es kein Todesstoß. Es war verhältnismäßig gut gegangen. Das Ärgste war, dass mein Schuh zerquetscht, die Sohle von der Kappe abgerissen worden war. Ich hob den Fuß und sah Blut in der Öffnung. Es war nicht die Absicht des Kutschers gewesen, mir noch Schlimmeres zuzufügen. Er hatte sehr erschrocken ausgesehen. Wenn ich ihn vielleicht um ein kleines Brot vom Wagen gebeten hätte, so hätte ich es bekommen. Er hätte es mir gewiss mit Freuden gegeben. Möge es ihm Gott vergelten. Ich hungerte schwer und wusste nicht, wie ich meinen schamlosen Appetit loswerden sollte. Ich wand mich auf der Bank hin und her und bog die Brust bis auf mein Knie hinunter. Als es dunkel wurde, schlich ich zum Rathaus. Gott weiß, wie ich dahin kam. Ich setzte mich auf die Kante der Balustrade. Ich riss eine Tasche aus meinem Rock heraus und fing an, darauf zu kauen, ohne irgendwelche Absicht, mit finsterer Miene. Die Augen starr, gerade ausgerichtet, ohne etwas zu sehen. Stille. Kein Mensch um mich her, kein Licht, kein Lärm. Ich bin in der gewaltsamsten Gemütsbewegung, atme schwer und laut und weine, Zähne knirschend, hingerissen von Wut, rufe und drohe ich heftig gegen den Himmel hinauf, schrei Gottes Namen heiser und verbissen hinaus und krüme meine Finger wie Klauen. Ich sage dir, wenn du wirklich bist, das letzte Wort im Leben und im Tode, ich sage dir, lebe wohl. Und dann schweige ich und wende dir den Rücken und gehe meines Weges. Stille. Ich bebe vor Erregung und Erschöpfung, stehe noch auf demselben Fleck, immer noch Flüche und Schimpfworte flüsternd, noch schluchzend nach dem heftigen Weinen, gebrochen und schlapp nach diesem Zornesausbruch. Ich hatte das Gefühl, als sei nicht mehr viel Leben in mir, als pfiff ich im Grunde auf dem letzten Loch Es war mir ziemlich gleichgültig. Es beschäftigte mich nicht im geringsten. Ich ging im Gegenteil durch die Stadt zum Hafen hinunter. So kam ich zum Eisenbahnkai. Ich bemerkte einen hinkenden Mann, der mich starr anschielte. Instinktiv stellte ich ihn, griff an den Hut und fragte, ob die Nonne abgesegelt sei. Und nachher konnte ich es nicht lassen, ein einziges Mal dicht vor seinen Augen mit den Fingern zu knipsen und zu sagen: Tod und Teufel, die Nonne, ja? Die Nonne sei abgesegelt. Er könne mir wohl nicht sagen, wohin. Nein, sagte er. Wissen Sie, was sie gelastet hat? Nein, antworte ich. Aber nun hatte ich die Nonne bereits vergessen. Ach, hören Sie, weil es mir gerade einfällt, unterbrach ich ihn wieder. Sie würden wohl nicht so freundlich sein, mir einen kleinen Bissen Tabak zu geben, nur ein ganz klein wenig. Ich erhielt den Tabak, dankte dem Mann sehr herzlich und ging fort. Der Mann behielt mich immer noch im Auge. Ich hatte vielleicht sein Misstrauen auf irgendeine Weise erweckt. Wo ich ging und stand, fühlte ich diesen misstrauischen Blick auf mir und wollte mich nicht von diesem Menschen verfolgen lassen. Ich kehre um und trete an ihn heran und sage: Nadler! Nur dieses Wort, Nadler, nicht mehr. Ich sehe ihn sehr starr an, während ich das sage. Es war, als ob ich ihn aus einer anderen Welt anschaute. Bleibe eine kleine Weile stehen, als ich dieses Wort gesagt habe, dann schleiche ich weiter Richtung Bahnhofsplatz. Der Mann gab keinen Laut von sich. Er behielt mich nur im Auge. Nadler. Ich stand plötzlich still. Ja, hatte ich nicht sofort das Gefühl gehabt, ich hätte den Krüppel schon früher einmal getroffen? Oben in Grenzen, an einem lichten Morgen. Ich hatte meine Weste versetzt für ihn. Während ich dastehe und darüber nachdenke, ich stütze mich gegen eine Hauswand an der Ecke des Marktplatzes an der Hafenstraße, fahre ich plötzlich zusammen und versuche wegzukommen. Da mir dies nicht gelingt, starre ich verstockt geradeaus und beiße aller Scham den Kopf ab. Es war nichts mehr zu machen. Ich stehe Antlitz in Antlitz mit dem Redakteur. Ich werde rücksichtslos frech. Ich hätte Ihnen den Artikel schon gebracht, aber es ist noch nichts Rechtes geworden. Ja, antwortet er fragend, haben Sie noch nicht fertig? Nein, ich habe ihn noch nicht fertig. Aber bei der Freundlichkeit des Redakteurs stehen meine Augen plötzlich voll Wasser. Und ich räuspere mich und huste erbittert, um mich stark zu machen. Der Redakteur stößt mit einmal die Luft durch die Nase, er sieht mich an. Haben Sie mittlerweile etwas zum Leben, sagt er. Nein, antworte ich, das habe ich auch nicht. Ich habe heute noch nichts gegessen, aber ja, Gott bewahre Sie, es geht doch unmöglich an, dass Sie hier herumlaufen und verhungern, Mensch, sagt er. Und er greift sofort in die Tasche. Ich stehe da und sehe zu, wie er in seinem Geldbeutel wühlt, aber ich sage nichts. Und er reicht mir einen 10-Kronen-Schein. Er macht keinerlei Umstände damit, er gibt mir einfach 10 Kronen. Gleichzeitig wiederholt er, es geht doch unmöglich an, dass Sie verhungern. Ich stammelte eine Einwendung und nahm den Schein nicht zugleich. Es sei schändlich von mir, dieses sei auch zu viel. Sie brauchen sich deswegen nicht zu genieren, sagte der Redakteur noch. Sie können ja dafür schreiben, das weiß ich. Dann ging er. Ich blieb zurück, sah ihm nach und weinte ganz leise. Dergleichen habe ich nie erlebt, sagte ich zu mir. Er gab mir 10 Kronen. Ich kehrte um und stellte mich dorthin, wo er gestanden hatte, und machte alle seine Bewegungen nach. Und ich hielt den Geldschein an meine nassen Augen, besah ihn von beiden Seiten und begann zu fluchen, ins Blaue hinein zu fluchen, dass es seine Richtigkeit mit dem habe, was ich in der Hand hielt. Es waren 10 Kronen. Eine Weile danach, vielleicht sehr lange danach, denn es war überall schon ganz still geworden, stand ich merkwürdigerweise vor dem Logiehaus in der Tomtestraße Nummer 11. Hier bat ich um Obdach und bekam sofort ein Bett. Dienstag. Sonnenschein und Stille. Ein wunderbarer, heller Tag. Der Schnee war weg. Aller Orten Leben und Lust und frohe Gesichter, Lächeln und Lachen. Vor den Springbrunnen stiegen die Wasserstrahlen im Bogen auf, golden von der Sonne. blau von dem blauen Himmel. In einer Stunde sollte ich sie sehen. Ich ging die ganze Zeit in einer leichten, köstlichen Angst umher. Was würde geschehen? Was sollte ich anfangen, wenn sie die Treppe herunterkam? Guten Abend, Fräulein? Oder nur lächeln? Ich beschloss es, beim Lächeln zu lassen. Natürlich würde ich sie tief grüßen. Ich nahm meinen Platz beim Springbrunnen ein, verschnaufte. Ich stand ziemlich lange da und sah nach den Fenstern auf Nummer 2 hinauf. Aber sie kam nicht. Na, ich würde schon warten. Ich hatte keine Eile. Sie war vielleicht noch verhindert. Und ich wartete weiterhin. Ich hatte das Ganze doch wohl nicht geträumt, die erste Begegnung mit ihr in der Einbildung erlebt. In jener Nacht, in der ich im Fieber lag. Ratlos begann ich nachzudenken und fühlte mich meiner Sache gar nicht sicher. Hm, sagte es hinter mir. Guten Abend, sagte es dann. Ich vergesse zu lächeln, greife nicht einmal sofort zum Hut. Ich bin so erstaunt, sie von der Seite kommen zu sehen. Haben Sie lange gewartet, sagte sie. Und sie atmet etwas rasch nach dem Lauf. Nein, gar nicht. Ich kam vor kurzem. Und außerdem, was hätte es geschadet, wenn ich lange gewartet hätte? Ich dachte übrigens, Sie würden von jener Seite kommen. Ich habe Mama zu Bekannten begleitet. Mama ist heute Abend nicht zu Hause. Ach so, sagte ich. Wir waren ins Gehen gekommen. An der Straßenecke steht ein Schutzmann und sieht uns an. Aber wohin gehen wir eigentlich, sagt sie und bleibt stehen. Wohin Sie wollen. Nur wohin Sie wollen. Ja, aber das ist langweilig, das selbst zu bestimmen. Pause. Dann sage ich nur, um etwas zu sagen. Ihre Fenster sind dunkel, sehe ich. Ja, freilich, antwortet sie lebhaft, das Mädchen hat auch frei, so dass ich ganz allein zu Hause bin. Wir stehen beide da und sehen zu den Fenstern in Nummer 2 hinauf, als ob keines von uns sie früher schon gesehen hätte. Können wir nicht zu ihnen hinaufgehen, fragte ich. Ich werde die ganze Zeit bei der Türe sitzen bleiben, wenn Sie das wollen. Aber nun bebte ich vor Erregung und bereute sehr, so frech gewesen zu sein. Wenn sie nun gekränkt war und von mir fortging, wenn ich sie nun nie mehr sehen dürfte, ach, welch elenden Anzug ich anhatte. Verzweifelt wartete ich auf Antwort. Sie brauchen nicht an der Türe zu sitzen, sagte sie. Wir gingen hinauf. Auf dem Gang, wo es dunkel war, nahm sie meine Hand und führte mich. Ich brauche durchaus nicht so still zu sein, sagte sie, ich könnte ruhig sprechen. Und wir kamen hinein. Während sie Licht machte, sie zündete keine Lampe an, sondern eine Kerze. Während sie die Kerze anzündete, sagte sie mit einem kleinen Lachen, aber nun dürfen Sie mich nicht ansehen. Ich schäme mich. Ich werde es nie wieder tun. Was werden Sie nie wieder tun? Ich werde nie wieder, nein, Gott behüte mich, ich werde Sie nie wieder küssen. Werden Sie das nicht, sagte ich, und wir lachten beide. Sie drohte mit dem Zeigefinger und stellte sich ernst. Setzen wir uns also, sagte sie. Nein, nicht dort an die Türe. Sie sind zu zurückhaltend. Hierher, Sie dort, ich hier, so ja. Es ist schrecklich langweilig mit zurückhaltenden Menschen. Ganz verloren saß ich da und sah sie an. Mein Herz schlug laut. Das Blut rann mir warm durch die Adern. Welch ein wundervoller Genuss, wieder in einer menschlichen Wohnung zu sitzen, eine Uhr ticken zu hören. Und anstatt mit mir selbst, mit einem jungen, lebendigen Mädchen zu sprechen. Weshalb reden Sie nichts? Wissen Sie, wie ich Sie genannt habe? Ich habe Sie Ülayali genannt. Wie gefällt Ihnen das? Ülayali? Ja. Ist das eine fremde Sprache? Nein, das nicht. Ja, es klingt nicht hässlich. Nach langen Verhandlungen sagten wir einander unsere Namen. Sie setzte sich mir dicht zur Seite auf das Sofa und schob den Stuhl mit dem Fuß fort und wir fingen wieder zu plaudern an. Wissen Sie, sagte ich, dass... aber nun dürfen Sie nicht böse werden. Als ich gestern Abend zu Bett ging, legte ich den Arm für Sie zurecht, so als ob Sie darinnen lägen. Und so schlief ich ein. Ach nein, das war schön. Aber so etwas konnten Sie doch nur auf Abstand tun, denn sonst... Glauben Sie nicht, dass ich es auch sonst tun könnte? Nein, das glaube ich nicht. Doch von mir können Sie alles erwarten, sagte ich. Und ich legte den Arm um Ihren Leib. Kann ich das? Erwiderte sie nur. Es ärgerte und kränkte mich, dass sie mich für so sittsam hielt. Ich richtete mich auf, fasste mir ein Herz und ergriff ihre Hand. Aber sie zog sie ganz leise weg und rückte von mir ab. Dies nahm mir wieder den Mut. Ich schämte mich und sah zum Fenster. Sehen Sie? Man kann sie schon mit einem kleinen Stirnrunzeln schrecken, sie klein kriegen, indem man von ihnen abrückt. Sie lachte schelmisch, mit ganz geschlossenen Augen, als wenn auch sie es nicht ertrüge, angesehen zu werden. War das Mädchen von Sinnen? Hielt sie mich für gänzlich unerfahren? Sie saß ganz ruhig und hatte ihre Augen immer noch geschlossen. Keines von uns sprach. Ich drückte sie fest an mich, presste ihren Körper an meine Brust und sagte kein Wort. Ich hörte unseren Herzschlag, sowohl ihren wie meinen. Es klang wie Pferdegetrampel. Ich küsste sie. Ich wusste nichts mehr von mir, sagte einigen Unsinn, über den sie lachte, flüsterte Kosenamen gegen ihren Mund, streichelte die Wange, küsste sie viele Male. Ich öffnete einen oder zwei Knöpfe ihres Leibchens und sah ihre Brüste darunter, weiße, runde Brüste, die wie zwei süße Wunder unter dem Hemd schimmerten. Sie schlingt den Arm um meinen Hals ganz langsam, zärtlich. Ihr Atem haucht mir ins Gesicht. Sie beginnt selbst mit der anderen Hand die Knöpfe zu öffnen. Sie lacht verlegen, lacht kurz und sieht mehrere Male zu mir auf, prüfend, ob ich wohl bemerke, dass sie furchtsam sei. Plötzlich ist es, als besänne sie sich, als fände sie, dass sie zu weit gegangen sei. Nun müssen Sie mir aber erzählen, wie Sie eigentlich leben. Ich bin sicher, dass es fürchterlich ist, aber nur die Wahrheit, keine Ausflüchte. Ach, wie müde ich geworden war. Wie gerne wäre ich lieber stillgesessen und hätte sie angesehen, als mich hier aufzuspielen und mich mit allen diesen Versuchen zu quälen. Ich taugte zu nichts, ich war ein Fetzen geworden. Fangen Sie an, sagte sie. Ich erzählte alles und ich erzählte nur die Wahrheit. Ich machte nichts schlimmer, als es war. Es war nicht meine Absicht, ihr Mitleid zu erregen. Ich sagte ja auch, dass ich mir eines Abends 5 Kronen angeeignet hatte. Sie saß mit offenem Mund da und lauschte, bleich erschrocken, die blanken Augen ganz verstört. Ich wollte es wieder gut machen, den traurigen Eindruck. Es ist ja nun überstanden, jetzt ist keine Rede mehr davon, jetzt bin ich geborgen. Gott bewahre mich, sagte sie nur und schwieg. Sie wiederholte dies mit kurzen Pausen mehrmals, schwieg immer wieder dazwischen. Gott bewahre mich. Ich begann zu scherzen. Sie hat ihr Kleid wieder zugeknöpft. War ich jetzt in ihren Augen weniger wert? Hätte sie mich lieber gehabt, wenn ich mich als einen ausschweifenden Menschen hingestellt hätte? Ich musste es aufs Neue versuchen. Ich legte sie einfach auf das Sofa hin. Ich fürchte mich vor Ihnen. Herrgott, so lassen Sie mich doch los. Ich überlegte, nein, ich konnte nicht loslassen. Ich würde zu viel verlieren. Ich stieß wie aus Versehen die Kerze um, sodass sie erlosch. Sie erhob sich und zündete mit bebenden Händen das Licht wieder an. Ich lehnte mich auf dem Sofa zurück und tat nichts. Was würde nun geschehen? Mir war im Grunde sehr übel zumute. Ihr Blick ging zur Wand, auf die Uhr, und sie fuhr zusammen. »Jetzt kommt das Mädchen bald«, sagte sie. Das war das Erste, was sie sagte. Ich verstand die Andeutung und erhob mich. Sie war bleich und wurde immer unruhiger. Ich fühlte, dass ich sie mit meiner Anwesenheit peinigte und wollte kurzen Prozess machen. Ich ging zur Türe. Würde sie mich jetzt nicht mehr küssen? Mir nicht einmal die Hand reichen? Ich stand da und wartete. Warum sagte sie nicht einfach klar und deutlich, jetzt müssen Sie verschwinden, denn jetzt muss ich meine Mutter abholen und ich will nicht Ihre Begleitung auf der Straße haben? Sie kam rasch auf mich zu und streckte ihre Hand aus. Voll Misstrauen sah ich sie an. Tat sie das aus leichtem Herzen oder tat sie es nur, um mich loszuwerden? Sie legte ihren Arm um meinen Hals, sie hatte Tränen in den Augen. Ich stand nur da und sah sie an. Sie reichte mir ihren Mund. Ich konnte ihr nicht glauben. Ganz bestimmt brachte sie ein Opfer. Es war nur ein Mittel, um der Sache ein Ende zu machen. Sie sagte etwas, es klang wie, ich habe sie trotzdem lieb. Sie sagte es sehr leise und undeutlich. Vielleicht hörte ich nicht richtig. Sie sagte vielleicht nicht gerade dieses Wort. Aber sie warf sich mir heftig an die Brust, hielt beide Arme eine Weile um meinen Hals geschlungen, hob sich sogar auf die Zehen, um gut hinaufzureichen, und blieb so stehen. Ich fürchtete, dass sie sich zu diesen Zärtlichkeiten zwang. Ich sagte nur, wie schön sie jetzt sind. Mehr sagte ich nicht. Ich trat zurück, stieß die Türe auf und ging rückwärts hinaus. Und sie blieb drinnen stehen. 3 Wochen später, der Winter war gekommen, ein rauer und nasser Winter, beinahe ohne Schnee. Eine neblige, dunkle, ewige Nacht. In den Straßen brannte das Gas fast den ganzen Tag. Ich wohnte immer noch in der Tomtestraße Nummer 11, in Kost und Logis für Reisende. Immer fester wurde ich mit dem billigen Wirtshaus verbunden, in dem ich trotz meiner Verkommenheit Aufnahme gefunden hatte. Die 10 Kronen des Redakteurs waren seit langem verbraucht. Und doch ging ich hier immer noch aus und ein, als hätte ich ein Recht dazu und sei hier daheim. Die Wirtin hatte noch nichts gesagt, aber trotzdem quälte es mich, dass ich nicht bezahlen konnte. Vor vielen Tagen schon hatte ich meine Schreiberei wieder aufgenommen, aber es wollte mir nicht gelingen, etwas zustande zu bringen, mit dem ich zufrieden war. Ich hatte gar kein Glück mehr. Ich saß in einem Zimmer im 1. Stock im besten Fremdenzimmer und machte diese Versuche. Ich hatte ein bestimmtes Stück angefangen, von dem ich mir viel erwartete. Eine Allegorie über einen Brand in einem Buchladen, ein tiefsinniger Gedanke, den ich mit allem Fleiß ausarbeiten und dem Redakteur zur Abzahlung bringen wollte. Der Redakteur sollte doch erfahren, dass er dieses Mal wirklich einem Talent geholfen hatte. Es galt nur zu warten, bis der Geist über mich kam. Es war gar nichts im Weg. Ich bekam von meiner Wirtin jeden Tag ein wenig zu essen, morgens und abends einige Butterbrote. Und meine Nervosität war beinahe verschwunden. Ich brauchte keine Lumpen mehr, um die Hände zu binden, wenn ich schrieb. Und ich konnte von meinem Fenster im 1. Stock auf die Straße hinuntersehen, ohne schwindlig zu werden. Es ging mir in jeder Beziehung viel besser, und es wunderte mich geradezu, dass ich meine Allegorie noch nicht fertig hatte. Ich verstand nicht, wie das zusammenhing. Eines Tages aber sollte ich eine Ahnung davon bekommen, wie schwach ich eigentlich geworden war. An diesem Tag kam nämlich meine Wirtin mit einer Rechnung zu mir herauf und bat mich, sie durchzusehen. Ich setzte mich, um zu rechnen. Meine Wirtin saß mir gegenüber und sah mich an. Ich zählte diese 20 Posten zusammen, erst einmal abwärts und fand die Summe richtig, dann einmal aufwärts und kam wieder zu dem gleichen Resultat. Ich sah die Frau an, sie saß dicht vor mir und wartete auf meine Worte. Zu gleicher Zeit bemerkte ich, dass sie guter Hoffnung war, es entging dies meiner Aufmerksamkeit nicht. Die Summe ist richtig, sagte ich. »Nein, sehen Sie doch nur jede einzelne Zahl an«, antwortete sie. »Es kann nicht so viel sein, ich bin dessen sicher.« Ich begann, die einzelnen Posten nachzuprüfen. 2 Brote zu 25, ein Lampenglas 18, Seife 20, Butter 32. Es bedurfte keines besonders klugen Kopfes, um diese Zahlenreihe durchzugehen, diese kleine Krämerrechnung. Und ich versuchte redlich, den Fehler herauszufinden, fand ihn aber nicht. Als ich mich ein paar Minuten mit diesen Zahlen herumgetummelt hatte, fühlte ich, dass in meinem Kopf alles zu tanzen begann. Ich machte keinen Unterschied mehr zwischen Soll und Haben, ich mischte das Ganze zusammen. Endlich stand ich mit einem Mal bei folgenden Posten fest: 3 5/16 Mark Käse zu 16. Mein Gehirn versagte vollständig. Ich starrte dumm auf den Käse hinunter und kam nicht vom Fleck. »Das ist doch verteufelt schlecht geschrieben«, sagte ich verzweifelt. »Da steht, Gott helfe mir, einfach 5/16 Käse. Hat man schon so etwas gehört?« »Ja«, antwortete die Madame wieder, »man pflegt es so zu schreiben. Das ist Kräuterkäse. 5/16 Mark sind also 5 Lot.« »Ja, das verstehe ich schon«, unterbrach ich sie, obwohl ich in Wirklichkeit nichts mehr verstand. Von neuem versuchte ich, mit diesem kleinen Rechenstück fertig zu werden, das ich vor einigen Monaten in einer Minute gelöst haben würde. Ich schwitzte stark und dachte aus allen Kräften über diese rätselvolle Zahl nach. Und ich blinzelte nachdenklich mit den Augen, als ob ich ganz scharf dieser Sache nachgrübelte, aber ich musste aufgeben. Diese 5 Lot Käse gaben mir den Rest. Es war, als zerbräche etwas in meiner Stirne. Und trotzdem den Eindruck zu machen, als arbeitete ich immer noch an meiner Berechnung, bewegte ich die Lippen und sprach hier und da eine Zahl aus. Endlich sagte ich, ja, ich habe sie jetzt von Anfang bis zum Ende durchgegangen und soweit ich sehen kann, ist wirklich kein Fehler da. Nicht, antwortete die Frau. Wirklich nicht? Aber ich sah genau, dass sie mir nicht glaubte. Und plötzlich schien in ihrer Rede eine Spur von Geringschätzung gegen mich zu kommen, ein gleichgültiger Ton, den ich früher nicht von ihr gehört hatte. Sie sagte, ich sei vielleicht nicht gewöhnt, mit 16 zu rechnen. Sie sagte auch, dass er sich an jemanden wenden müsse, der sich darauf verstünde. Sie sagte das alles durchaus nicht in beschämender Weise, sondern gedankenvoll und ernsthaft. Als sie an die Tür gekommen war und gehen wollte, sagte sie noch, ohne mich anzusehen, »Entschuldigen Sie, dass ich Sie aufgehalten habe.« Sie ging. Kurz darauf öffnete sich die Türe wieder und meine Wirtin kam noch einmal herein. »Sie dürfen es mir nicht übel nehmen. Aber ich kann leider hier niemand auf Kredit wohnen lassen.« Ich unterbrach sie. »Ich arbeite an einem Artikel«, sagte ich. »Sobald er fertig ist, werden Sie Ihr Geld bekommen. Sie können ganz ruhig sein.« »Ja, aber der Artikel wird ja niemals fertig.« Meine Wirtin ging. Aber ihr Vertrauen war sichtlich erschüttert. So wie ich allein war, sprang ich auf und raufte mir das Haar voll Verzweiflung. Nein, es gab wirklich keine Rettung mehr für mich. Mein Gehirn war bankrott. War ich denn ganz zum Idioten geworden, dass ich nicht einmal den Wert eines kleinen Stückchens Kräuterkäse ausrechnen konnte? »Höre, weißt du was«, sagte ich plötzlich zu mir, »das passiert allen Menschen, dass sie sich einmal verrechnen. Das hat nichts zu sagen, das ist nur ein Zufall. Was diese Krämerrechnung betrifft, diese lumpigen 5/16 arme Leutekäse, so möchte ich ihn beinahe nennen, ein Käse mit Nelken und Pfeffer darin. Was diesen lächerlichen Käse betrifft, da hätte auch der klügste Dumm davor stehen können. Schon bloß der Geruch dieses Käses könnte einem aus der Fassung bringen. Und ich verhöhnte den Kräuterkäse nach allen Richtungen. Nein, gib mir etwas Essbares, gib mir meinetwegen 5/16 Butter. Das wäre etwas anderes. Ich lachte hektisch über meine eigenen Witze und fand sie höchst lustig. Mir fehlte wirklich nichts mehr. Ich war ganz in Ordnung. Meine Munterkeit stieg, je mehr ich im Zimmer umherging und mit mir sprach. Ich lachte laut und fühlte mich überaus froh. Es war auch wirklich so, als hätte ich nur dieser kurzen fröhlichen Weile, dieses Augenblickes heller Entzückung ohne Sorgen bedurft, um meinen Kopf in arbeitstüchtige Verfassung zu bringen. Ich setzte mich an den Tisch und fing an, mich mit meiner Allegorie zu beschäftigen. Und es ging sehr gut, besser denn seit langer Zeit. Es ging nicht schnell, aber ich fand, das Wenige, das ich zustande brachte, war ausgezeichnet. Auch arbeitete ich eine Stunde lang, ohne müde zu werden. Ich wollte gerade den Gedanken, dass es nicht Bücher seien, die verbrannten, sondern Gehirne, menschliche Gehirne, recht tiefsinnig formen. Da wurde plötzlich meine Türe mit großer Hast geöffnet und meine Wirtin kam hereingesegelt. Ich stieß einen kleinen, heiseren Schrei aus. Es war, als hätte ich einen Schlag erhalten. »Wie?« fragte sie. »Mir schien, sie sagten etwas.« »Wir haben einen Reisenden bekommen und wir müssen dieses Zimmer für ihn haben. Sie können heute Nacht bei uns unten schlafen.« Und noch bevor sie meine Antwort erhalten hatte, begann sie ohne weiteres meine Papiere auf dem Tisch zu sammeln und sie in Unordnung zu bringen. Ich war noch nie in der Wohnung der Familie gewesen, dieser einzigen Stube, in der sich alle zusammen, Mann, Frau, der alte Vater der Frau und 4 Kinder, Tag und Nacht aufhielten. Das Dienstmädchen schlief in der Küche. Mit großem Widerwillen näherte ich mich der Tür und klopfte an. Niemand antwortete, aber ich hörte drinnen sprechen. Der Mann sagte kein Wort, als ich eintrat. Er erwiderte nicht einmal meinen Gruß. Er sah mich nur gleichgültig an, als ob ich ihn nichts anginge. Er spielte übrigens Karten mit einem Menschen, den ich schon unten am Hafen getroffen hatte. »Ich muss leider für heute Nacht um Unterkunft hier bitten«, sagte ich zu dem Mann. »Hatte das meine Frau gesagt?«, fragte er. »Ja, ein Seemann bekam mein Zimmer.« Darauf antwortete der Mann nichts. Er befasste sich wieder mit seinen Karten. Sonst tat er nichts, rührte sich nur gerade so viel, als seine faulen Glieder es zuließen, während die Frau die Treppen auf und nieder trappte, an allen Ecken und Enden zugegen waren, sich mühte, Fremde ins Haus zu bekommen. Ein paar der Kinder kamen herein, 2 kleine Mädchen mit mageren, sommersprossigen Dirnengesichtern. Bald darauf trat auch die Wirtin ein. Ich fragte sie, wo sie mich für die Nacht unterbringen wollte. Und sie antwortete kurz, dass ich hier drinnen zusammen mit den anderen oder draußen im Vorzimmer auf der Sofabank liegen könnte. Ich setzte mit Absicht eine freundliche Miene auf, um sie nicht zu reizen und um nicht womöglich ganz aus dem Hause gejagt zu werden. Ich sagte, ach ja, es findet sich schon Rat, und schwieg. Sie kramte noch in der Stube herum. Übrigens will ich Ihnen sagen, dass ich nicht reich genug bin, um Leute auf Kredit in Kost und Logis zu haben. Aber, liebe Frau, es handelt sich ja nur um diese paar Tage, bis mein Artikel fertig ist, antwortete ich. Und dann will ich Ihnen gerne 5 Kronen obendrein geben, gerne. Ich konnte nicht stolz tun und das Haus bloß um dieser kleinen Kränkung willen verlassen. Ich wusste, was meiner wartete, wenn ich kein Obdach mehr hatte. Weitere Tage verstrichen. Ich war immer noch bei der Familie unten. Da es in dem Vorzimmer, das keinen Ofen hatte, zu kalt war, schlief ich auf dem Boden in der Stube. Der fremde Seemann wohnte noch immer in meinem Zimmer. Zur Mittagspause kam die Wirtin herein und erzählte, dass er einen ganzen Monat im Voraus bezahlt hätte. Im Übrigen sollte er das Steuermannsexamen machen, bevor er abreiste. Deshalb hielt er sich in der Stadt auf. Ich stand da und hörte dies und begriff, dass mir das Zimmer jetzt für immer verloren war. Ich ging ins Vorzimmer. Würde es mir glücken, etwas schreiben zu können, dann musste es wohl hier sein, in der Stille. Meine Allegorie beschäftigte mich nicht mehr. Mir war eine neue Idee gekommen, ein ganz vortrefflicher Plan. Ich wollte einen Einakter schreiben. Das Zeichen des Kreuzes. Ein Thema aus dem Mittelalter. Besonders die Hauptperson hatte ich mir vollkommen ausgedacht, eine herrliche, fanatische Dirne, die im Tempel gesündigt hatte. Nicht aus Begierde, sondern aus Hass, aus herrlicher Verachtung für den Himmel. Als ich eine Anzahl Seiten zustande gebracht hatte, vielleicht 12 Seiten mit großer Mühe oft, zuweilen mit langen Zwischenräumen, in denen ich umsonst schrieb und meine Bogen zerreißen musste, war ich müde geworden. Ganz steif vor Kälte, und ich stand auf und ging aus. Vor einem Schuhladen unten in der Karl-Johann-Straße blieb ich stehen. Ich sah durch das Fenster. Hinter meinem Rücken ging ein Schwarm plaudernder Menschen vorbei. Da grüßte mich eine Stimme laut: »Guten Abend!« Ein Bekannter grüßte mich. »Guten Abend«, antwortete ich abwesend. Nun, wie geht es? Fragte er. Sehr gut, wie gewöhnlich. Ich warf den Kopf zurück, wandte mich ab und sah die Straße hinunter. Mein Blick fiel auf ein rotes Kleid, das sich uns näherte. Es war eine Frau an der Seite eines Mannes. Ülayali. Jetzt wandte sich auch mein Bekannter um, entdeckte die beiden, die Dame und den Herrn, grüßte sie mit den Augen. Ich grüßte nicht, oder vielleicht grüßte ich doch. Das rote Kleid glitt die Karl-Johann-Straße hinauf und verschwand. Wer ging mit ihr? Fragte mein Bekannter. Der Herzog, sagen Sie es nicht? Der Frauenarzt, genannt der Herzog. Kannten Sie die Dame? Ja, so ungefähr. Kannten Sie sie nicht? Nein, antwortete ich. Mir schien, Sie grüßten so tief. Tat ich das? Vielleicht nicht. Das ist doch sonderbar. Sie sah die ganze Zeit nur Sie an. Einen Augenblick schwiegen wir beiden. Nein, Teufel, war das der Herzog? Sieht er so aus? Sagt er darauf gedankenvoll. Aber wenn sie mit diesem Mann zusammen ist, dann möchte ich nicht für sie einstehen. Ich schwieg noch immer. Was ging mich das an? Ich wünschte ihr mitsamt ihren Reizen alles Gute. Und ich versuchte mich selbst zu trösten, indem ich das Schlechteste von ihr dachte. Mir gleichsam eine Freude daraus machte, sie richtig in den Schmutz zu ziehen. Es ärgerte mich nur, dass ich vor diesem Paar den Hut gezogen hatte, falls ich es wirklich getan hatte. Warum sollte ich vor solchen Menschen den Hut abnehmen? Ich riss mich nicht mehr um sie, durchaus nicht. Sie war auch nicht mehr im geringsten schön. Sie hatte verloren. Sie war verblüht. Es konnte ja sein, dass sie bloß mich angesehen hatte. Das wunderte mich nicht. Vielleicht begann die Reue in ihr lebendig zu werden. Der Herzog konnte sie gerne behalten. Mitsamt all ihren Reizen. Leben Sie wohl, sagte ich kurz zu meinem Bekannten. Aber was treiben Sie nun den Tag über? Treiben? Ich schreibe natürlich. Was soll ich sonst treiben? Davon lebe ich ja. Augenblicklich arbeite ich an einem großen Drama, das Zeichen des Kreuzes, Thema aus dem Mittelalter. Tod und Teufel, wenn Ihnen das gelingt. Darüber mache ich mir keine großen Sorgen. Ich denke, in ungefähr 8 Tagen werden Sie von mir hören. Damit ging ich. Als ich nach Hause kam, wandte ich mich sofort an meine Wirtin und bat um eine Lampe. Es war mir sehr, um diese Lampe zu tun. Ich wollte heute Nacht nicht zu Bett gehen. Mein Drama tobte in meinem Kopf. Und ich hoffte ganz bestimmt, bis zum Morgen ein gutes Stück weiterschreiben zu können. Aber die Madame hatte keine Lampe. Sie dachte nach, konnte sich aber gar nicht entsinnen, dass sie irgendwo eine Lampe hätte. Wenn ich bis 12 Uhr warten würde, dann könnte ich vielleicht die Küchenlampe haben. Warum ich mir keine Kerze kaufe? Ich schwieg. Ich hatte keine 10 Öre für eine Kerze und das wusste sie wohl. Jetzt saß das Dienstmädchen bei uns hier unten. Sie saß einfach in der Stube und war gar nicht in der Küche. Ihre Lampe da droben war so nicht einmal angezündet. Ich erwiderte aber nichts mehr. Plötzlich sagt das Mädchen zu mir, »Mir schien, Sie wären neulich aus dem Grand Hotel gekommen. Waren Sie dort zum Mittagessen?« Und sie lachte laut über diesen Scherz. Das ganze Haus war feindlich gegen mich geworden, sogar dieses Dienstmädchen. Erst gestern hatte sie mein Konzept aufgehoben, das ich im Vorzimmer weggeworfen hatte. Diese abgetanen Bruchstücke meines Dramas gestohlen und in der Stube vorgelesen. Hat in Anwesenheit aller ihren Unfug damit getrieben, nur um sich über mich lustig zu machen. Während ich an all dies denke und mich über die offensichtliche Bosheit der Magd wundere, hatten die kleinen Mädchen begonnen, den Großvater im Bett zu necken. Sie hüpften beide um ihn herum und waren mit dieser Arbeit ganz beschäftigt. Jedes von ihnen hatte sich einen Strohhalm gesucht und stach ihm damit in die Ohren. Der Vater sah vom Kartenspiel auf und lachte über die Kleinen. Er machte auch seine Mitspieler auf den Vorgang aufmerksam. Warum rührte er sich nicht, der Alte? Ich machte ein paar Schritte und näherte mich dem Bett. »Lassen Sie doch, er ist lahm«, rief der Wirt. Und aus Furcht, noch bei Anbruch der Nacht vor die Tür gewiesen zu werden, trat ich stillschweigend an meinen alten Platz zurück und verhielt mich ruhig. Plötzlich hob der Alte seinen Oberkörper auf, spuckte dem einen der Mädchen ins Gesicht. Ich sah, wie der Wirt die Karten hinwarf und zum Bett sprang. Er war rot im Gesicht und rief: »Was, du spuckst den Kindern in die Augen, du altes Schwein?« »Aber Herrgott, sie ließ ihm ja keinen Frieden«, rief ich außer mir. Der Wirt wandte sich nach mir um. »Dann hört den an. Was zum Teufel kümmert Sie das?« Aber nun ertönt auch die Stimme der Madame. »Verlassen Sie sofort das Haus!« »Er hört nicht. Ich sage, Sie sollen das Haus verlassen.« »Ich glaube, Gott verdamm ich, der Mann ist verrückt. Nun machen Sie aber, dass Sie fortkommen, und zwar auf der Stelle.« Da mischt sich plötzlich die Stimme meines Wirtes in die der Frau. Erstaunt bleibe ich stehen. Der gleiche Mann, der mich eben noch bedroht hatte, nimmt meine Partei. Er sagt, du darfst die Leute doch nicht in der Nacht hinausjagen. Das weißt du doch. Darauf steht Strafe. Die Frau besann sich, wurde ruhig und sprach mich nicht mehr an. Sie legte mir sogar zum Abendessen zwei Butterbrote hin, aber ich nahm sie nicht an. Aus reiner Dankbarkeit gegen den Mann nahm ich sie nicht an, indem ich vorgab, in der Stadt gegessen zu haben. Als ich mich endlich in das Vorzimmer begab und zu Bett gehen wollte, kam mir die Madame nach, blieb auf der Schwelle stehen und sagte laut, während ihr großer, schwangerer Bauch mir entgegenstrotzte: »Dies aber ist die letzte Nacht, die Sie hier schlafen, dass Sie es wissen.« »Ja, ja«, antworte ich. Ich schlief bis gegen 5, 6 Uhr morgens. Als ich erwachte, war es noch nicht hell, ich stand aber trotzdem sofort auf. Ich hatte wegen der Kälte in allen Kleidern geschlafen und brauchte nichts weiter anzuziehen. Nachdem ich ein wenig Wasser getrunken und in aller Stille die Tür geöffnet hatte, ging ich schnell hinaus, da ich fürchtete, meine Wirtin noch einmal zu treffen. Ein paar Schritte außerhalb des Tores holt mich ein Dienstmann ein, grüßt und hält mich an. Er gibt mir einen Brief. Heftig und unwillig reiße ich ihn auf. Aus dem Umschlag fällt ein 10-Kronenschein. Aber kein Brief, nicht ein Wort. Ich sehe den Mann an und frage, was sind das für Narrenstreiche? Von wem ist der Brief? Ja, das weiß ich nicht, antwortete er. Eine Dame hat ihn mir gegeben. Ich stand still. Der Dienstmann ging. Da steckte ich den Schein wieder in den Umschlag, knüllte das Ganze fest zusammen, kehrte um und gehe zur Wirtin, die mir vom Tor aus noch nachschaut, und werfe ihr den Schein ins Gesicht. Ich sagte nichts, äußerte keine Silbe. Ich beobachtete nur, ehe ich ging, dass sie das verknüllte Papier untersuchte. Das konnte man ein Auftreten nennen. Nicht sagen, das Pack nicht anreden, sondern einen großen Geldschein ganz ruhig zusammenknüllen und ihn seinen Verfolgern vor die Füße werfen. An die Ecke der Tomtestraße und des Bahnhofsplatzes gekommen, begann die Straße plötzlich sich vor meinen Augen rundherum zu drehen. Es sauste leer in meinem Kopf und ich fiel an eine Hauswand. Ich konnte einfach nicht mehr weitergehen. Konnte mich nicht einmal aus meiner schiefen Stellung aufrichten. Ich ließ mich auf eine Stufe niederfallen und trocknete mir den Schweiß von Hals und Stirn, sog die Luft ein und zwang mich, ruhig zu sein. Die Sonne glitt nieder. Es ging auf den Abend zu. Meine Gedanken fingen wieder an, um das Logiehaus zu kreisen. Eigentlich war die Frau in ihrem guten Recht gewesen, als sie mich hinauswarf. Wie konnte ich erwarten, bei jemandem wohnen zu dürfen, wenn ich nicht dafür bezahlte? 10 Kronen. Woher kam der Brief, den der Bote gebracht hatte? Erst in diesem Augenblick dachte ich klar darüber nach und ahnte sofort, wie das Ganze zusammenhing. Krank vor Scham, flüsterte ich mehrmals Ülayale. Nicht einmal ihr gegenüber hatte ich eine anständige Haltung behaupten können. Ich sank unter. Tiefer ging es nicht mehr. 10 Kronen als Almosen anzunehmen, ohne sie dem heimlichen Geber zurückschleudern zu können. Ich hatte nicht um die 10 Kronen gebeten und ich hatte sie sofort weggegeben. Es war geradezu das Mindeste, was Ülayale für mich tun konnte, mir ab und zu 10 Kronen zu senden. Das arme Mädchen war doch in mich verliebt, vielleicht sogar sterblich in mich verliebt. Ich fiel nach meiner langen nervösen Erregung wieder zusammen und begann von neuem das leere Saugen in meinem Kopf zu fühlen. Ich blickte geradeaus, starrte in die Luft und sah zur Elefantenbrücke hinüber. Während ich so dasitze und in die Luft sehe, wird vor meinem starren Blick nach und nach eine Gestalt deutlich, die ich zum Schluss ganz klar sehe und wiedererkenne, die Kuchenfrau der Elefantenbrücke. Ich gehe zu der Ecke, fasse die Frau ins Auge und stelle mich vor ihr auf. Ich lächle, nicke wie ein Bekannter. »Guten Tag«, sage ich. »Sie kennen mich vielleicht nicht wieder. Erinnern Sie sich nicht, dass ich Ihnen einmal einige Kronen gab?« »Nein.« »Ach, wirklich, waren Sie das? Ja, nun kenne ich Sie auch ganz gut wieder. Und wenn ich nachdenke, ja, und jetzt komme ich, die Kuchen zu holen.« Dies versteht sie nicht. »Die Kuchen wiederhole ich, jetzt komme ich, sie zu holen. Die erste Rate, ich brauche heute nicht alles.« Ich nehme einen Kuchen vom Tisch, eine Art Franzbrot, und beginne zu essen. Als die Frau dies sieht, erhebt sie sich in ihrem Kellerloch, macht unwillkürlich eine Bewegung, wie um ihre Ware zu schützen. »War es ihr denn noch niemals vorgekommen, dass jemand auf diese Weise im Vorschuss bezahlt hatte?«, frage ich. »Es wäre im Ausland so der Brauch. Sie sei vielleicht noch niemals außerhalb der Grenze des Landes gewesen.« »Nein, na sehen Sie.« »Dann können Sie in der Sache gar nicht mitreden.« Ich wurde wütend, schlug auf den Tisch und drohte mit der Polizei. Endlich legte sie einige Kuchen für einen unverschämten Preis hin, 4-5 Stücke, die sie so hoch einschätzte, wie es überhaupt möglich war, und hieß mich, sie nehmen und meines Weges zu gehen. Ich stritt mich noch immer mit ihr herum und behauptete, dass sie mich mindestens um 1 Krone prelle. »Wissen Sie, dass auf solche Spitzbubenstreiche Strafe steht?«, sage ich. »Gott bewahre Sie, Sie können auf Lebenszeit ins Zuchthaus kommen, Sie altes Wrack!« Sie warf mir noch einen Kuchen hin und bat mich, beinahe zähneknirschend zu gehen. Ich verließ sie. Die Straße war beinahe leer. Ich kam wieder zum Eisenbahnkai. Jetzt hungerte mich nicht mehr. Aber die Süßigkeiten, die ich genossen hatte, verursachten mir Übelkeit. Von neuem tobten die wildesten Gedanken in meinem Kopf, wie wenn ich heimlich die Trosse eines dieser Schiffe zerschnitte. Wenn ich plötzlich anfinge, Feuer zu rufen. Ich gehe weiter auf den Kai hinaus, setze mich auf eine Kiste, falte die Hände und fühle, dass mein Kopf immer verwirrter wird. Ich rühre mich nicht und tue gar nichts mehr, mich aufrecht zu halten. Ich sitze da und starre auf den Kobegaro, die Barke mit der russischen Flagge. Ich sehe einen Mann an der Reling. Die roten Laternen auf Backbord beleuchten seinen Kopf. Und ich stehe auf und spreche zu ihm hinüber. Ich verfolgte keine Absicht mit dem, was ich sagte, erwartete auch keine Antwort. Ich fragte, segeln Sie heute Abend ab, Kapitän? Ja, bald, antwortete der Mann. Er sprach Schwedisch. Dann ist er wohl Finnländer, dachte ich. Können Sie nicht einen Mann brauchen? Es war mir in diesem Augenblick gleichgültig, ob ich eine Absage bekam oder nicht. Es war mir ganz gleich, welche Antwort er mir geben würde. Ich wartete und sah ihn an. Nein, erwiderte er. Es müsste denn ein Jungmann sein. Ein Jungmann. Ich gab mir einen Ruck, stahl mir die Brille herunter und steckte sie in die Tasche, trat auf den Landungssteg und ging an Bord. Ich bin nicht befahren, sagte ich, aber ich kann alles tun, wozu Sie mich anstellen wollen. Wohin geht die Fahrt? Wir gehen mit Ballast nach Leeds. Gut, sagte ich und drängte mich den Mann auf. Mir ist es gleich, wohin es geht. Ich werde meine Arbeit tun. Er stand eine Weile da, sah mich an und überlegte. Du hast noch nicht gefahren, nein. Aber wie ich Ihnen sage, stellen Sie mich vor eine Arbeit und ich werde sie tun. Ich bin an alles gewöhnt. Er überlegte noch einmal. Ich hatte mir bereits fest in den Kopf gesetzt, mitzugehen. Und ich fürchtete, ich könnte wieder an Land gejagt werden. Was meinen Sie also, Kapitän? Fragte ich endlich. Ich kann wirklich alles tun, was es auch sei. Ich müsste ein schlechter Mensch sein, wenn ich nicht mehr täte als das, wozu ich bestimmt werde. Wenn es gilt, kann ich zwei Wachen hintereinander übernehmen. Das tut mir nur gut. Und ich kann es aushalten. Na ja, wir wollen es versuchen, sagte er und lächelte ein wenig über meine letzten Worte. Wenn es nicht geht, können wir uns ja in England wieder trennen. Natürlich, antworte ich in meiner Freude, und ich wiederhole, dass wir uns in England trennen könnten, wenn es nicht gehe. Dann wies er mir Arbeit an. Im Fjord draußen richtete ich mich einmal auf, feucht von Fieber und Mattigkeit, sah zum Land hinüber und sagte für dieses Mal der Stadt Lebewohl, der Stadt Christiania, wo die Fenster so hell in allen Häusern leuchteten. Hunger. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Knut Hamsun, aus dem Norwegischen von Julius Sandmann, mit Oskar Werner. Bearbeitung Fritz Ludwig Schneider, Regie Claire Schimmel, Produktion Süddeutscher Rundfunk 1961.